und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in der Folge 22 und wir nehmen heute am Samstag, den 8. Dezember auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze in meinem kleinen, aber bescheidenen Podcast-Studio in Pinneberg. Und Premiere, natürlich mache ich das wieder nicht alleine, sondern wieder mit meinem geschätzten Kollegen Dennis Kranz, der heute erstmals aus Rostock sendet. Hallo Dennis. Hallo, schöne Grüße aus der Nähe, beziehungsweise fast aus der Nähe der Ostsee, ist ja nicht mehr weit weg. Ein bisschen oben drüber bei mir sozusagen ist die Ostsee und wir haben jetzt ein bisschen Pause gemacht, ne? Hat natürlich auch so kleine Gründe, ich bin umgezogen, habe einen neuen Job, ich bin jetzt Medienpädagoge in Rostock und deswegen haben wir ein bisschen Pause gemacht, weil ich hatte ein bisschen Umbau und Einpackphasen und so. Und deswegen mussten wir ein kleines Päuschen einlegen. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Wir machen ja trotzdem weiter, ne? Ja, innerhalb der Geschichte unseres Podcasts hast du ja schon viele Orte bereist. Du hast ja mal aus Merseburg gesendet, dann aus Hildesheim, jetzt in Rostock. Also wer weiß, aus welchen Städten du noch sendest, ne? Nee, ich glaube, dass das immer so bleiben wird, dass ich hier im Norden an der Ostsee bleiben werde. Von daher werde ich jetzt nicht mehr so schnell meinen Wohnort ändern. Und wir sind ja auch jetzt näher zusammengerückt. Wir sind ja nicht mehr so weit voneinander entfernt. Das ist wahr, ja. Genau. Ja, das heißt, wir zwei können sogar theoretisch mal so am Wochenende zusammen bei ihm zu Hause mal den Podcast produzieren. Das könnten wir auch mal irgendwann machen. Das werden wir auf jeden Fall noch mal tun. Also die Hörer fragen sich jetzt, wie jetzt? Ja, wir sind mit einer tollen Software verbunden, nämlich mit StudioLink, wo ihr den Eindruck habt, als würden wir uns irgendwie am Küchentisch gegenüber sitzen und munter über den ESC irgendwie zu plaudern. Und das stimmt. Ich habe neulich mal bei Instagram mal gepostet, weil ich habe hier tatsächlich einen zweiten Mikrofonplatz auch noch installiert für den Fall, dass wir vielleicht auch mal gleich die Direktgäste mal hier im Studio haben und dann soll das natürlich auch ein bisschen in der gleichen Tonqualität sein. Also wir werden sicherlich in der nächsten Zeit auch mal den einen oder anderen einladen, entweder übers Telefon oder er kann uns auch gerne, also wer im Großraum Hamburg wohnt, kann gerne mal bei mir vorbeikommen. Bei dir in Rostock in der Gegend, wenn wir da Hörer haben natürlich, aber eben auch halt auch die Möglichkeit mit StudioLink. Also wir wollen gerne auch mal so in der nächsten Zeit auch nicht nur so im eigenen Saft schmoren und uns Gedanken über den ESC machen, sondern wir wollen natürlich auch gerne mal so audiomäßig auch mal hören, welche Meinung ihr so vielleicht über den einzelnen Titel habt, über irgendwas, was im ESC-Land passiert. Also ich glaube, da sind der Möglichkeiten auch keine Grenzen gesetzt und da freuen wir uns irgendwie halt auch schon drauf. Genau, ne? wir freuen uns, euch zu hören und nicht nur, dass ihr das konsumiert, sondern ihr könnt natürlich auch so sozusagen bei uns mitmachen, kann man schon sagen. Also so ein bisschen uns mal unterstützen in einer Folge, das ist bestimmt durchaus mal denkbar. Ja, wir haben ja auch schon einiges vor, auch für die nächste Zeit. Und da wird es sicherlich auch einige schöne Möglichkeiten irgendwie auch geben. Ja, wir blicken noch mal einmal zurück auf die letzte Folge ESC Green Room 21, Humus, Strand und russische Supermärkte. Was es damit auf sich hat, das hört ihr euch selber lieber mal an. Da werden wir gar nicht so wahnsinnig viel irgendwie dazu sagen. Erstmal vielen Dank an unsere Gästin, die wir letztes Mal dabei hatten, nämlich die Becky von den Kulturpessimistinnen. Schöne Grüße, ja, genau. Und sie hat über all das mal geredet, was einen so erwartet, wenn man als ESC-Fan nächstes Jahr nach Tel Aviv oder nach Israel fährt, nicht nur um den ESC zu begucken, sondern was erwartet einen kulturell, kulinarisch. Also da redet sie wirklich sehr ausgiebig darüber und in dieser Form, in der sie uns da die auch so Tipps gegeben hat, so vor Ort, was man sich da im Großraum Tel Aviv mal dann anschauen sollte, das hätten wir uns niemals irgendwie halt so zusammen recherchieren können. Deswegen ist immer ganz gut, wenn man jemanden hat, der da auch sogar auch mal schon gelebt hat und so weiter. Das ist irgendwie halt auch schon ganz, ganz wichtig. Erstmal vielen Dank dafür. Und Dann haben wir auf unserer Seite ESC Green Room, da könnt ihr natürlich immer auch Kommentare zur Sendung abgeben. Und natürlich hat sich auch wieder unser, ich möchte ihn fast schon Edelfan nennen, nämlich Tobis, auch wieder gemeldet. Er ist unser Anhang einfach. Einfach ja. unser guter Anhang, ja. Also genau. Ich würde schon sagen Edelfan, weil, weil er wirklich... Mit Krone und so, genau, ja. Genau, genau. Wir überreichen ihm mal die Krone. Also vielen Dank, also weil das ist wirklich immer ganz schön, wenn man auch mal Rückmeldungen bekommt zu der Folge, dass man irgendwie so weiß, ob man richtig liegt oder falsch. Und ja, er hat geschrieben, hallo. Hallo, danke für den Exkurs über Israel und Tel Aviv. Mir war vieles davon noch unbekannt. Und zum anderen hat er sich dann auch noch mal über unsere letzte Folge unterhalten. Wir haben ja noch gemutmaßt, wer beim deutschen Vorentscheid mitmachen könnte. Und da hat er zum einen geschrieben, das Verhalten von Drangsal und insbesondere seiner Fans fand ich, obwohl ich es als gewollt, provokant und ironisch angesehen habe, schon relativ unnötig. Bin auch sehr froh, dass er nicht weitergekommen ist. Und dann schreibt er noch, schade, dass Sebastian Schub seine Teilnahme zurückgezogen hat, jedoch war ich von ihm nicht so ganz überzeugt. Eine gute Stimme ist sicherlich ein Pluspunkt, aber ich würde diesen Singer-Songwriter-Pfad nach Michael Schulte nicht noch einmal versuchen, sondern mal was anderes machen, in eine andere Richtung gehen. Ja, also damals konnten wir ja noch nicht so ganz ahnen, wer es ist. Deswegen machen wir nachher auch noch mal so einen kleinen Schwerpunkt. Schlagabtausch sozusagen von allen Teilnehmern. Genau, und da gehen wir uns nachher, gehen wir da noch mal ran. Also jedenfalls vielen Dank. Ihr könnt uns gerne, wie gesagt, bei escgreenroom.de unter jeder Folge auch einen Kommentar ablassen. Wir freuen uns auch über Sterne bei iTunes. Wie gesagt, da freuen wir uns natürlich immer wieder gerne, denn auch unser Podcast lebt natürlich von dem Feedback unserer Hörer. Genau, aber ich kann das übrigens unterschreiben mit Drangsal von der Meinung von Tobias oder Tobis. Und ja, mal gucken, ob wir das mit dem Michael Schulte-Phänomen und Singer-Songwriter-Sache wirklich abgelegt haben. Aber da reden wir ja auch gleich drüber. Genau. Ja, was ist noch alles passiert? Da möchte ich, also, weiß ich, hast du noch irgendwelche Nö, Vorherigen? Es ist bisher, nö, also nicht, dass ich wüsste. Also, es passiert viel gerade, aber es passiert zu viel, um alles irgendwie wahrnehmen zu können, finde ich. Also von daher können wir gerne im Fokus weitermachen. Okay, dann erzähle ich ganz kurz, dass ich bereits bei der zweiten Ausgabe der sogenannten ESC-Philosopherei in Hannover war. Das war am 27. Oktober. Es gibt so ein Format in Hannover von Anna Brandes, die, ich glaube, die macht irgendwie so Coaching oder so, das nennt sich Waldlichtung, und die macht so eine Philosopherei über verschiedene Themen, also Leben nach dem Tode und so weiter. Und die hat sich mit unserem Dr. Eurovision Irving Wolter zusammengetan und bereits das zweite Mal, ja, das ist so ein gemütliches Abendessen wie unter Freunden mit schönem Essen, guten Wein und so weiter. Und wir haben uns im Juni haben wir uns bereits über das Fansein unterhalten. Und in der zweiten Ausgabe ging es jetzt um das Thema Not Your Toy, politische Instrumentalisierung beim Eurovision Song Contest. Ja, und wir waren diesmal mehr sogar als letztes Mal. Letztes Mal hatten sich 6 Leute angemeldet, jetzt haben wir die Maximalzeit von 10 Leuten plus Anna und Irving. Und wir haben uns da schon sehr heiß diskutiert, weil ich hatte nämlich auch nicht so ein ganz feste Meinung dazu. Man hat immer so im Kopf, laut Regel darf ja beim Eurovision Song Contest der Song keine politischen Botschaften haben. Denkt man ja erstmal so, finde ich auch. Aber die Frage ist natürlich, was bedeutet. Wie weit kann man diese Regel auch auslegen? Genau, ne? wie weit würdest du sie nehmen, Dennis? Also es gibt ja einige Songs, die so hinter der Blume politische Botschaften gemacht haben oder zumindest auch im Titel versucht haben. Ich erinnere da an Georgien zum Beispiel, die We Don't Wanna Putin, so ein bisschen einen Putin-Gegenschlag gemacht haben, natürlich von der EBU, der European Broadcast Union, dann gesperrt worden sind und dann nicht antreten durften mit diesem Song. Sie hätten den Text ändern müssen. Das wollte dann das gregorianische Fernsehen nicht. Das gregorische Fernsehen, ja. Gregorianisches Fernsehen, genau. Gregorianisches so. Fernsehen, mhm. Mama mir, voll kompliziert. Ja, gregorianisches Fernsehen wollte das dann natürlich nicht und hat sich dann von der Teilnahme zurückgezogen. Da gab es ja auch andere Songs noch, die geändert werden müssen. Zum Beispiel auch, wenn es um Werbung geht oder so, wenn man da an San Marino denkt mit Facebook, wo dann daraus der Social Media Song wurde. Also es gibt da viele verschiedene Sachen, aber ich glaube, so ein bisschen politisches Statement, also jetzt unterschwellig, das ist ja in der Musik eigentlich nichts Neues. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Song aus Frankreich jetzt nimmt, vom diesem Jahr ja noch, von Madame Monsieur, wo es ja auch um die Flüchtlingsproblematik geht, finde ich das auch okay, solche politischen Themen anzusprechen. Aber ich glaube, was halt nicht geht, sind politische Statements, die gegen Personen oder gegen irgendwie das Land selbst, was teilnimmt, auch nicht durchführbar sind. Also von daher ist das eine richtige Geschichte, dass politische Statements so, also offensichtliche politische Statements verboten sind. Aber ich glaube mal, so was Kritisches über was Kritisches zu singen, ist, glaube ich, total normal. Auch also Singer-Songwriting lebt davon, um über soziale Probleme zu singen oder auch zu informieren. Von daher ist das, glaube ich, auch okay, wenn das passiert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, also diese Beispiele, die du genannt hast, die hatten wir dann auch an dem Abend. Kann man vielleicht noch Jamala noch dazufügen, die 2016 für die Ukraine gewonnen hat, wo es ja darum ging, um die Vertreibung ihrer Familie. Sie ist ja Krim-Tatarin, 1944, wo man dann sagen kann, okay, das ist jetzt geschichtlich. Andererseits hat es natürlich Parallelen zum Ukraine-Konflikt zwischen der Ukraine und Russland in Bezug auf die Krim. Und es ist schon sehr, sehr schwer, da wirklich dann auch die Grenzen zu ziehen, insbesondere auch, weil ja die kulturellen Unterschiede ja auch unterschiedlich sind. Und was ganz interessant war, Irving hatte das dann noch eingeworfen, dass dieses sogenannte politische Botschaften steht jetzt, glaube ich, auch gerade erst mal die letzten 10 Jahre in den Regularien. Davor war das jetzt nicht unbedingt ein Thema. Also das hat man wahrscheinlich auch im Zuge der osteuropäischen Länder, die dazugekommen sind oder ähnlicher Konflikte, die dann vielleicht aufkamen, weil man versucht hat, mit seinem Song vielleicht seinen Nachbarn irgendwie ein bisschen zu foppen. Ich hatte da noch eingebracht, was ich auch ein bisschen sehr grenzwertig fand, dass die armenische Teilnehmerin von 2016, die Iveta, dann im Green Room eine Fahne von Bergkarabach hochgehalten hat und diesen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan irgendwie halt damit heraufbeschwört. Und das sind natürlich auch so Dinge, die ganz schwer sind. Ich habe da so ein bisschen eingeworfen, so ja, letztendlich gibt es ja noch die Reference Group, die dann letztendlich den Einzelfall entscheiden soll, obwohl die Kritik ist natürlich, da sitzen ja jetzt nicht unbedingt Leute, die jetzt Songwriter sind und die vielleicht oder gut, womöglich auch der ein oder andere Jurist sitzt da vielleicht auch drin, aber das muss man dann halt mit in Kauf nehmen, weil man dann eben halt sagt, okay, die Reference Group hat man halt auch gegründet, damit man nicht alle 43 Länder einzeln fragen muss, wie findest du jetzt diesen einzelnen Titel? Aber ich finde das interessant und vielleicht können wir ja unsere Hörer da mal so ein bisschen animieren, da vielleicht auch mal das eine oder andere davon kundzutun und vielleicht können wir mal in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen dann vielleicht mal auch ein bisschen intensiver nochmal über dieses Politische beim Eurovision Song Contest vielleicht irgendwie reden. Also, können wir gerne tun, aber ich glaube, Musik ohne Politik, das geht gar nicht. Also auseinander, also nicht so strikt auseinander, wie man sich das vielleicht wünschen würde beim ESC. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, dass da auch mal kritische Themen oder kritische politische Themen zumindest unterschwellig behandelt werden, weil man dann ja damit ja auch mal einem breiten Publikum mal zeigt, es gibt da Probleme. Ich erinnere mich noch an einen Song, wo es, ich glaube, der kam aus Rumänien, ne? Wo dann ganz viele Koffer auf der Bühne standen. Der La Caban oder so hieß das, ne? Mhm. Genau, genau. Und der dann die Problematik besungen hat, dass in Rumänien ganz viele Menschen auswandern, weil sie halt dort kein Geld verdienen oder nicht genug Geld verdienen können, um ihre Familien zu ernähren. Und das ist etwas, was ich glaube ich auch in Ordnung ist, um mal auf bestimmte Sachen hinzuweisen. Das ist jetzt zwar nicht für uns alle irgendwie politisch wichtig, aber es ist etwas, was auch mal in die Öffentlichkeit kommen muss. Und damit hat man beim ESC dann halt die Möglichkeit, mal solche politischen Sachen anzusprechen. Was sonst vielleicht auch gar nicht in den Nachrichten oder so oder generell in anderen im Kontext gar nicht passieren würde. Das finde ich auch okay, wenn es jetzt nicht darum geht, irgendwelche Politiker oder irgendwelche Parteien oder so zu bashen, sage ich mal, sondern halt um soziale Probleme oder auch politische Probleme aus dem Land heraus zu thematisieren. Also das finde ich auch okay. Also es ist nichts Schlimmes, was jetzt irgendwie, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Lied hätten in Deutschland über, keine Ahnung, über die politische Situation von Geflüchteten oder keine Ahnung, also wie sie hier leben und wie Menschen mit Geflüchteten oder Geflüchteten umgehen, ist das halt ein politisches Statement, was man hat in dem Song, aber nicht eine generelle Ausgrenzung beziehungsweise ein generelles Statement gegen eine Regierung oder so, sondern halt ein politisches Statement, was halt allen irgendwie was angeht. Ja, also ich glaube, dieser Lerneffekt, der ist halt auch, und ich glaube auch gerade, du hattest ja nochmal gesagt, Madame Monsieur, dies Merci, da ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, wo setze ich da jetzt die Grenze? Ist das jetzt schon hochpolitisch oder ist das jetzt, man behandelt jetzt einfach nur ein zeitgeschichtliches Problem oder so? Es ist, finde ich, genauso wichtig wie jetzt über Herz und Schmerz, oh, ich habe meine große Liebe verloren, irgendwie halt darüber zu singen. Finde ich auch irgendwie schon nicht gar. Also mir geht selbst schon alleine, dass bestimmte Länder dran teilnehmen, die man sonst, glaube ich, gar nicht in der Optik hätte. So Moldawien oder Moldau sagt man ja irgendwie halt auch so. Weißrussland zum Beispiel. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt so in der Optik irgendwie auch, ne? Das ist, glaube ich. Genau. Ja, also fand ich, war sie, wie gesagt, sehr, sehr gut. Das soll es auch im nächsten Jahr irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Veranstaltungen wieder geben. Das ist zwar, da muss man sozusagen eine Art Eintritt bezahlen. Kostet, ich glaube, 65 Euro die Teilnahme. Da ist dann aber so Essen und Trinken und so weiter ist da irgendwie mit dabei. Also es lohnt sich auch, daran teilzunehmen. Also wir werden das auch dann mal, glaube ich, bei Twitter oder Facebook dann mal wieder posten, wenn wieder so ein Termin irgendwie die nächste Sause ist, genau. Genau, dann können wir das irgendwie auch mal wieder machen. Und hat sich also, wie gesagt, gelohnt. Und und vor allen Dingen, man kann sich auch mal mit anderen Fans auch mal austauschen. Und man merkt irgendwie so, man ist nicht ganz alleine als ESC-Fan. Also es gibt andere, die diese Leidenschaft sehr viele. Irgendwie. Ja, es gibt sehr viele, genau. Ja, und dann hat unser geschätzter Kollege Irving Wolter, der sich auch Schöne Dr. Grüße Jürgen nach Wischen, Hannover. Schöne Grüße nach Hannover, genau. Der hat, ich sag mal, die Bombe platzen lassen, denn er hat. Das klingt, naja, das Problem ist, in Hannover findet man oft noch alte Zweite Weltkriegsbomben. Sag das nicht zu laut. Nein, so war das. Die gibt's aber in Hamburg oder in anderen Großstädten. Ja, gibt's aber in Hannover auch sehr, sehr oft oder auch in Hildesheim, wo ich ja vorher gewohnt habe, da gibt's immer irgendwie, da findet man immer, wenn man irgendwie was gräbt, irgendwie Kanäle ausgräbt, immer wieder Fliegerbomben. Und in Hannover ist das leider auch so. Also wahrscheinlich noch mehr als in anderen Städten, weil halt Hannover extrem bombardiert worden ist. Also so sehr, dass das Teile der Städte nicht mehr existent waren. Und deswegen kam ich jetzt auf diese Assoziation. Naja, also das haben wir ja in ganz viel, auch in Hamburg irgendwie, wenn du ein Haus bauen willst, dann musst du auch erstmal diesen Kampfmittelräumdienst irgendwie dann auch einschalten, dass sie gucken, dass da nicht irgendwo so ein Blindgänger unter der Erde irgendwie halt ist. Und so eine Bombe nicht, aber auch eine positive Bombe, sage ich jetzt ja, mal. Gut. Denn Irving möchte gerne ein neues Event, ein jährliches Event statuieren sozusagen oder festigen. Die sogenannte UNESCON. Und das ist, ja, Herzstück ist irgendwie so eine Gala mit Orchester. Und da habe ich so gedacht, ja, da müssen wir ihn noch mal ein bisschen genauer fragen. Und ich habe ihn vor ein paar Tagen am Telefon gehabt und ich habe mit ihm ein kleines Interview geführt, dass er mir mal ganz kurz erzählt, was er denn so bei dieser UNESCON so vorhat. Und da würde ich mal sagen, hört doch einfach mal rein. Es sind noch rund 150 Tage bis zum Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Es gibt aber noch andere wichtige Termine rund um den ESC, wie zum Beispiel das kürzlich stattgefundene ECG-Treffen in Köln, die Vorentscheide stehen vor der Tür oder auch die Fankonzerte wie Eurovision in Konzert in Amsterdam. Und nun möchte jemand einen weiteren jährlichen Termin schaffen, nämlich die UNESCON, die erstmals vom 28. bis 30. Juni 2019 in Hannover stattfinden wird. Und dazu begrüße ich den Initiator dieser Veranstaltung, nämlich Irving Wolter. Hallo Irving. Sascha, danke, dass ich bei dir sein darf. Es gibt ja schon so einige Informationen über die UNESCON. Da gibt es irgendwie einmal so eine ganz kompakte Beschreibung. Also die UNESCON Hannover ist ein mehrtägiges Event rund um den Eurovision Song Contest. Neben verschiedenen Konzerten und Veranstaltungen rund um den Wettbewerb gibt es die Möglichkeit, die Region Hannover und die jahrhundertealte Tradition des Schützenfests kennenzulernen. Und Herzstück der UNESCON ist eine große ESC-Gala mit Live-Orchester und Künstlern aus aller Welt. Also den letzten Satz, da springt natürlich jedem ESC-Fans das Herz etwas höher, weil endlich mal wieder ESC-Stimmung mit Live-Orchester. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ja, das ist genau der Punkt, der mir sehr am Herzen lag. Ich wollte nicht ein weiteres Fankonzert schaffen, in Konkurrenz treten zu bestehenden Formaten, ja auch sehr schön machen und wo die Fans ihre Freude dran haben. Ich wollte einfach ein anderes Song-Erleben ermöglichen. Und ich bin nun in der glücklichen Lage gewesen, dass ich die Song Contests in den frühen 90ern eben live miterleben konnte und weiß, wie tollen Orchester klingen kann. Natürlich gab es auch Fälle, wo das Orchester die Songs massakriert hat, aber im Großen und Ganzen ist es schon ein anderes musikalisches Erleben. Und das möchte ich gerne wieder spürbar machen, auch für die jüngeren Fans, die den Song Contest nur haben. Und kann man schon sagen, welches Orchester du dafür einspannen wirst? Ja, wir sind im Gespräch mit dem Orchester im Treppenhaus hier in Hannover. Das ist ein junges Orchester aus Absolventen der Musikhochschule, die alle sehr talentiert sind und vor allem sehr aufgeschlossen, um mit Song Contest Musik auf der Bühne aufzutreten. Das sind ja leider nicht alle Orchester. Es gibt da ja immer noch so ein bisschen den Dünkel, aber die jungen Leute sind da sehr interessiert und wir können uns also auch Arrangements freuen. Und auf welche Künstler kann man sich freuen? Gibt es da schon Namen? Es gibt schon Verhandlungen, aber ich möchte, damit die Enttäuschung, also beziehungsweise damit die Fans nicht wie bei der Convention in Frankfurt hinterher enttäuscht werden, weil etwas angekündigt worden ist, was sich nicht einlösen ließ, möchte ich mit den Namen der Künstler noch ein bisschen warten, bis wirklich definitiv die Verträge stehen und das alles unter Dach und Fach ist, damit man sich dann eben auch wirklich darauf freuen kann. Ich verhandle parallel mit vielen Künstlern, auch mit Blick auf die UNESCON 2020, denn das Ganze soll ja ein Format sein, das jährlich stattfindet, und da will ich auch das Programm so zusammenstellen, dass das immer in jedem Jahr und Jahrzehnte der Song Contest Vergangenheit umspannt. Und UNESCON findet in Hannover statt. Ist das Zufall, weil du da jetzt lebst, oder gibt es da noch andere Gründe dafür, gerade da die Party steigen zu lassen? Naja, es gibt viele gute Gründe, die für Hannover sprechen, nur kennen die wenigsten Leute sie. Das war natürlich damals, als Lena gewonnen, unsere große Chance, den Song Contest hierher zu holen. Es hat dann ja leider nicht geklappt. Das haben die Kollegen aus Düsseldorf geholt. Aber wir wollen gerne zeigen, was alles in uns steckt. Und nicht umsonst ist Hannover als UNESCO City of Music ausgezeichnet worden, denn hier nicht nur die Grammophonschallplatte erfunden worden, hier ist auch die Musikkassette erfunden worden. Hier ist wichtige Technologie für die CD und für die MP3 entwickelt worden. Also das, was im Blut liegt, das ist historisch belegt. Und das müssen, und da gibt es natürlich dann eben keinen besseren Ort, um ja ein so großartiges Event wie UNESCO mit vielen Eurovisionskünstlern zu beherbergen. Nun gab es ja im September 2017 war schon mal in Frankfurt so eine ESC-Convention geplant, die E-Con. Geplant war unter anderem auch ein großes Konzert mit ESC-Künstlern, Meet and Greet. Da sollten mehr als 30 ehemalige ESC-Künstler, also so Conchita, Loreen, Ruslana, aber auch die mittlerweile verstorbene Lys Asia war dort angesagt. Und die Veranstaltung wurde seinerzeit wenige Tage vor ihrem Beginn wegen finanzieller Probleme abgesagt und ließ auch viele verärgerte Fans zurück. Jetzt möchtest du ja da so ein ähnliches Event auf die Beine stellen. Nun kann ich mir wahrscheinlich vorstellen, dass du das nicht ganz alleine machst. Gibt es da jetzt irgendwie so ein großes Team, was dahinter steckt? Wie gehst du das an, dass es da jetzt nicht irgendwie zu, ich sag mal, so einer Panne irgendwie halt kommt? Ja, ich habe mir das wirklich sehr, sehr lange überlegt, ob ich dieses Wagnis überhaupt eingehen soll, weil das natürlich in der Fan-Community viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Auch wenn ich weiß, dass die Veranstalter das nicht bösen Willens getan haben, sondern sich einfach, glaube ich, ziemlich verkalkuliert. Das ist natürlich eine große Herausforderung, so ein Event zu planen. Und ich habe das sehr sorgfältig mit vielen guten Freunden und Kollegen geplant, die sich in ihren jeweiligen Gewerken gut auskennen. Also mein langjähriger Kollege Randall Greenlee, der im Bereich Veranstaltungstechnik unterwegs ist, der ist mir da eine ganz große Hilfe. Und ich habe hier natürlich die Unterstützung der UNESCO City of Music, die großes Interesse daran hat, dass eben möglichst viele Leute kommen und die Stadt eben für sich entdecken. Wir werden also alles auf hochprofessionelle Ebene abwickeln und keiner der Fans muss Angst haben, dass er seine Eintrittskarten nicht wieder dass sie nicht erstattet werden für den Fall, dass es da irgendeinen Zwischenfall gibt, weil wir werden das dann eben im regulären Ticketing-Service anvertrauen, damit die Karten auf jeden Fall versichert sind. Und ansonsten ist das hier alles in so sichere Bahnen gelenkt, dass sich eigentlich jetzt alle schon die Termine den 28., 29. und 30. Juni 2019 in ihren Terminkalender schreiben sollten. Das ist hier das offizielle Save the Date und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen dann mit mehr Details rausrücken, was die einzelnen Ticketpakete angeht, was da den Umfang der Möglichkeiten angeht, die wir bei der UNESCO bereitstellen und natürlich, welche Künstler dann auch tatsächlich auf der Bühne zu sehen sein werden. Gibt es da schon ungefähr Termin, wann man so Tickets bekommen kann? Also anvisiert ist Mitte Januar, der 15. Da soll der Vorverkauf offiziell losgehen. Das muss jetzt noch anhand von einigen technischen Sachen geklärt werden, weil das ist ja doch komplexer, solche Tickets in diese bestehenden Ticketierungssysteme einzupflegen. Zumal ist ja jetzt auch noch ein bisschen der Vorweihnachtsstress, aber ich denke, dass wir tatsächlich den Termin einhalten können und es dann die Tickets ab Mitte Januar gibt. Irving Wolter war das. Er organisiert die im Sommer 2019 stattfindende UNESCON in Hannover, unter anderem mit einer großen ESC-Gala samt Live-Orchester und weiteren Überraschungen. Ich sage vielen Dank, Irving, für das Interview. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße nach Hannover, würde ich sagen, ne, Sascha? Interessant. Ich habe lustigerweise, ich verfolge ja Irving ein bisschen und wir hatten ja mal ein kleines Gespräch darüber, wo so etwas in Hannover stattfinden könnte. Ich meine, ich komme aus Hildesheim, das ist ungefähr 30 Kilometer von Hannover weg. Man kennt Hannover, ich kenne Hannover ganz gut. Und dann habe ich mir gedacht, wo könnte sowas denn stattfinden? Und ich wusste, dass Irving im Pavillon in Hannover so ein bisschen auch selber aktiv ist. Und deswegen habe ich dann gedacht, das kann eigentlich nur da stattfinden, weil so ein Kongresszentrum gibt es in Hannover zum Beispiel auch, das ist eigentlich viel zu groß. Und vielleicht auch nicht unbedingt bezahlbar. Und ich habe gedacht, dann kann es eigentlich nur der Pavillon sein. Und es ist der Pavillon geworden, lustigerweise. Also da habe ich mir schon gedacht, das muss einfach da stattfinden. Ja, das wird, glaube ich, auch so eine relativ kleine Veranstaltung noch, weil diese Econ, auf die ich ihn ja auch angesprochen hatte, da waren ja nachher um die 30 Künstler und da ist ja ganz viel dann irgendwie schiefgegangen, auch mit dem Finanziellen und so weiter. Und er will das, glaube ich, eher so aufziehen, dass das so allmählich in den nächsten Jahren dann auch wächst. Also dass das jetzt wirklich, ich weiß gar nicht. Irgendwas hatte er, glaube ich, mal gesagt, wie viele Besucher er irgendwie. Es war jetzt eine überschaubare Zahl. Und ich sag mal, Wacken ist ja auch mal irgendwie mal ganz klein gestartet, nicht? Und heute ist das irgendwie das Weltkonzert und so weiter. Also ich denke mal vielleicht, ich sagte ihm damals auch bei der Veranstaltung da von der ESC-Philosopherei, oh, das wird dann das Wacken des ESC-Fans. Weil man dann gerade so in dieser PED-Zeit, also der ESC ist Schöner vorbei Vergleich, ja. Nicht? Und man hat dann irgendwie so ein bisschen, man hat dann irgendwie so ein bisschen so, ja, oh, der ESC ist jetzt vorbei und ich falle jetzt in ein tiefes Loch. Und dann hat man eine schöne Veranstaltung im Juni, wo man so ein bisschen nochmal nachglühen kann. Und also ich stelle mir das schon mal irgendwie ganz interessant vor. Und wir werden diese UNESCON werden wir dann auch hier im Podcast natürlich auch weiter verfolgen. Und was ich schon Genau. immer sagen wollte, dieses Mhm. Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Genau. Das habe ich halt auch noch nie gesagt. Ich habe ja mal lange Zeit Radio gemacht, wie viele ja von euch vielleicht wissen, und ich habe das auch noch nie gesagt. Ich hab noch nie aufgezeichnete Interviews in meinen Sendungen gehabt. Oh gut. Ja, aber jetzt zum also. Ersten Mal jetzt in diesem Podcast. Ist auch immer schön, oder? Genau, also ja, wir haben so ein bisschen Terminschwierigkeiten gehabt. Ich habe da irgendwie schon seit 14 Tagen an ihm gebaggert, weil er auch im Moment sehr, sehr viel für diese Veranstaltung unterwegs ist und so. Und ja, und aber wir kriegen es eigentlich immer irgendwie halt zusammen. Und ich habe ihn dann, glaube ich, er war, glaube ich, gerade zur Tür rein und da habe ich dann nochmal angerufen und dann haben wir irgendwie dieses kurze, knackige Interview irgendwie dann auch zusammen gemacht. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, die auch ein bisschen Werbung irgendwie halt auch verdient. Das finde ich auf jeden Fall. Ja, wir beginnen heute mal mit einem anderen Schwerpunkt. Wir gehen mal ein bisschen von Israel sozusagen weg. Wir haben ja in der letzten Folge da so ein bisschen, was uns erwartet. Es sind auch schon so einige Dinge bekannt, die in Tel Aviv im Mai auf uns zukommen. Aber das sind so viele kleine Kleckernachrichten, dass wir uns jetzt dieses Mal ein bisschen mehr mit dem deutschen Vorentscheid irgendwie halt beschäftigen wollen. Bevor wir vielleicht mit den Teilnehmern beginnen, wollte ich gerne noch mal so eine kleine Zusammenfassung machen, was bisher geschah. The Long Way to Tel Aviv. Weil wenn man manchmal so gefragt wird, so, oh, wir kennen ja gar nicht die Teilnehmer und wie ist denn das eigentlich so zustande gekommen, dann kann man ja mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Also wir waren ja im letzten Jahr gar nicht mal so oder in den letzten Saison gar nicht so wahnsinnig unerfolgreich. Michael Schulte hat den vierten Platz gemacht. Und wir ESC-Fans aus Deutschland sind ja schon so einiges gewohnt. Also wir hatten letzte Plätze, wir hatten 0 Punkte, wir hatten dann so krümelige 13 oder 14 Plätze und so weiter. Und es war alles nicht so wahnsinnig toll. Im letzten Jahr hat sich der NDR sehr viel Zeit gegeben, bevor sie an die Öffentlichkeit gegangen sind, wie sie denn für 2018 den Künstler oder die Künstlerin irgendwie halt suchen wollen. Und das ging in diesem Jahr ein bisschen schneller. Der NDR hat kurz nach dem Finale am 19. Mai Künstler und Newcomer dazu aufgerufen, sich über ein Online-Formular beim deutschen Vorentscheid, der jetzt Unser Lied für Israel heißen soll, zu bewerben. Die Deadline wurde dann am 31. Juli bereits geschlossen. Es gab keine besonders großen Hürden, also es konnte jeder, der mindestens das 18. Lebensjahr vollendet hat, daran teilnehmen. Die Staatsbürgerschaft, die spielt keine Rolle. Und wie bei dem Reglement des ESC hat man gesagt, okay, wenn eine Band antritt, dann sollt ihr bitte nicht mit mehr als 6 Mitgliedern sozusagen auftreten. Es sind insgesamt 100 Musiker, Entschuldigung, 1000 Musiker und Nachwuchstalente aufgekommen, die Interesse am deutschen Vorentscheid bekundet haben. 465 haben sich offiziell beworben und dann hat der NDR sozusagen eine kleine Vorauswahl gemacht und hat 198 Beiträge ausgewählt, die dem sogenannten 100-köpfigen Eurovisionspanel dann vorgestellt wurden. Das kennen wir schon aus dem letzten Jahr, denn man hat bei der Analyse im letzten Jahr festgestellt, dass das deutsche Fernsehpublikum schon sehr nah an dem Ergebnis, an dem Endergebnis beim ESC mit abgestimmt hat. Und dann hat man gesagt, Mensch, dann könnte man doch 100 repräsentative Panel-Teilnehmer dort hineinsetzen, die dann über die die Bewerber aus diesem Auswahlpool irgendwie entscheiden können. Und dann haben wir doch vielleicht so eine repräsentative Auswahl. In diesem Jahr hat man sich dann entschieden, dass 50 dieser Teilnehmer bereits aus dem letzten Jahr wieder rekrutiert werden. Und weitere 50 hat man dann also per Online-Umfrage aus den sozialen Netzwerken ausgesucht. Das waren ungefähr aus 150.000 Menschen wurden die restlichen 50 zusammengepackt. Also es gab wieder 100 Mitglieder aus diesem Eurovisionspanel. Und dieses Eurovisionspanel hat dann aus diesen 198 Beiträgen diese Zahl reduziert auf 50. Und weil es ja beim ESC eine Jury, auch eine internationale Jury gab, bildet man die auch ab. Man hat da 20 Mitglieder aus Eurovisions-Europa, sage ich jetzt mal, zusammengecastet. Das sind 20 Kandidaten. Da sind Teilnehmer vom ESC mit dabei, die in den letzten Jahren mal dabei waren und auch Produzenten und wie auch immer. Und die haben dann wiederum aus diesen 50 weiter reduziert auf 20 Kandidaten. Und die sind dann beim Workshop in Köln eingeladen worden. Da wurden sie dann so ein bisschen auf Herz und Nieren geprüft. Was sind so ihre Musikstile? Haben sie mit dem ESC überhaupt irgendwie einen Anknüpfungspunkt? Auch wieder dabei, wie beim letzten Jahr auch, Wolfgang Dahlheimer von den Heavytones, die sind besser bekannt als Gruppe oder Band, die damals Stefan Raab bei TV Total immer musikalisch begleitet haben. Und auf diesem, sage ich jetzt mal, Workshop-Wochenende hat man dann einen 90-sekündigen Clip aufgenommen von jedem Teilnehmer und der wurde dann wieder dem Eurovisionspanel und der internationalen Jury wieder vorgestellt und dann haben sie endlich die 6 Teilnehmer gekürt, nämlich Ellie Ryan, Bibi Thomas, Linus Brun, Gregor Hegele, Lily Among Clouds und Makeda. Und der ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber und Head of Delegation Germany Christoph Pelander haben unter anderem bei den Roadshows beim ECG-Treffen in Köln, aber auch in Hannover dann noch mitgeteilt, es werden eventuell noch 1 bis 2 sogenannte Complete Acts dazukommen, die dann sozusagen ein Vollpaket anbieten, aber diese 2 Beiträge müssen auch noch vom Eurovisionspanel und der Jury entschieden werden, ob sie zu den jetzt schon 6 feststehenden Teilnehmern noch dazukommen. Also es kann sein, dass der deutsche Vorentscheid unser Lied für Israel eben dann auch mit bis zu 8 Teilnehmern irgendwie stattfindet. Ja, und dann war es noch so, dass sie sich natürlich wieder so ganz nebulös gehalten haben und gesagt, ja, unser Lied für Tel Aviv wird in Berlin stattfinden in der 8. Kalenderwoche. Also meistens ist es ja so, dass der Vorentscheid an einem Donnerstag stattfindet. Man könnte jetzt meinen, okay, dann wird er ja am 21.02. irgendwie stattfinden. Aber womöglich hat vielleicht die ARD oder der NDR versucht, mit der ARD noch ein bisschen zu verhandeln, dass dieser Vorentscheid vielleicht sogar an einem Samstag irgendwie stattfindet. Also das werden wir sehen. Jedenfalls heißt es dann unser Lied für Tel Aviv in der 8. KW. Ja, und moderiert wird das Ganze von Barbara Schöneberger und weil der große Erfolg dann da war, auch von Linda Zervakis. Man kann sich dann wahrscheinlich irgendwie denken, okay, Barbara Schöneberger wird für Hollywood da sein, also sie wird dann die Show präsentieren und Linda Zervakis darf dann wahrscheinlich aus dem Green Room dann irgendwie die Künstler interviewen. Ich denke mal, so wird wahrscheinlich die Arbeitsteilung sein. Und bei Twitter wird man dann wohl mit dem Hashtag Ulfi dann twittern wahrscheinlich. Genau. Ja, das erstmal so vorweg, weil ich glaube, vielen ist gar nicht so bewusst, wie eigentlich dieses Auswahlverfahren irgendwie halt auch ist. Und wir wollen eigentlich mal, obwohl die Songs stehen ja noch nicht fest, das war vielleicht auch ein Grund, warum wir jetzt auch noch mal so ein, zwei Wochen noch mal länger gewartet haben. Aber es sollen wohl die Songs der Teilnehmer auch erst so ungefähr 6 Wochen vor dem Vorentscheid kommen, wenn überhaupt, wenn sie es nicht sogar wenn erst... Wenn überhaupt, so, nicht so einen Tag vorher... Genau, das kann auch passieren. Genau. Und aber trotzdem kennt man ja die Namen und wir haben uns da jetzt ein bisschen aufgeteilt, Dennis und ich. Und wir werden jetzt mal tatsächlich die Künstler so ein bisschen auf Herz und Nieren irgendwie halt prüfen. Da ich jetzt gerade so viel gesabbelt habe, möchte ich jetzt natürlich Dennis gerne so ein bisschen das Wort erteilen. Genau, und zwar, ich habe Linus Brun. Er ist ja The Voice-Teilnehmer gewesen. 2015 hat er bei The Voice teilgenommen. Und schon in Kinderjahren hat er in Hamburg bei einem Musical mitgemacht. Und zwar Tarzan. Er hat sozusagen Phil Collins Wurzeln aufgenommen. Er hat den kleinen Tarzan gespielt mit 10 Jahren bei Tarzan in Hamburg. Und hat dann 2015 beim Musical mitgemacht. Ist so ein bisschen Justin Bieber-Style auch angelegt worden, hat auch die RTL2 Show My Name Is gewonnen mit 12 Jahren und ja, hat ganz viel Musik vor allem auf YouTube veröffentlicht. Also er ist sehr, sehr viel auf YouTube unterwegs, hat auch durch die Teilnahme bei The Voice auch so einen kleinen Bekanntheitsgrad bekommen. Ist leider nicht so weit gekommen bei The Voice. Von daher schauen wir mal, wie das wird. Aber er macht so Art, ja, auch Singer-Songwriting-Geschichten. Und da bin ich mal gespannt, was auf uns zukommen wird. Ja, ist jedenfalls, glaube ich, ein sehr solider Künstler. Also, genau, würde ich auch sagen. Also jetzt so richtig Panne finde ich jetzt auch tatsächlich alle 6 nicht. Also das ist schon, nee. Ich glaube, dass der 4. Platz von Michael Schulte, glaube ich, jetzt auch noch mal eher Leute an diesen Vorentscheid oder an diese Bewerbungssituationen herangeführt hat, die sich das vielleicht letztes Jahr nicht so wirklich vorgestellt haben. Genau. Bei Linus Brun habe ich da nur so ein bisschen irgendwie, ich glaube nicht, dass man ihn sich so gut merken kann, glaube ich. Also es ist so ein bisschen jetzt auswechselbar für ja, so ein bisschen. Ja, du hast recht, also, ja. Also so kann ich auch unterschreiben. Also er hat auch, glaube ich, sehr professionelle YouTube-Clips irgendwie bei YouTube und aber ja. Wir warten mal auf den Titel ab, mehr können wir eh nicht machen. Also ja. Wir können jetzt spekulieren, wie das sein könnte, aber schlecht ist der gute Mann nicht, aber wir müssen halt mal sehen, was er für einen Titel hat und dann kann man weitersehen. Ja. Ne? Dann ist zum Beispiel Ellie Ryan dabei. Sie heißt eigentlich Alexandra Eigendorf, kommt ursprünglich aus dem hessischen Oberursel. Als sie 15 Jahre alt war, verstarb ihr 2 Jahre älterer Bruder. Sie ging danach für ein paar Monate nach London. Von dort beschloss sie dann, die alte Welt, wie sie sagt, hinter sich zu lassen und siedelte sich in Los Angeles an, um dort Musik zu machen. In Deutschland fühlte sie sich nicht mehr so wirklich zugehörig, weil sie schon immer so durch ihre Art, durch ihren Klamottenstil und so weiter auffiel und aneckte. Und sie sagt selber, in L.A. fühlt sie sich akzeptiert und kann dort auch nicht als schräg auffallen, weil da jeder anders ist, sagt sie. Ich habe noch mal geguckt, also richtig bekannt sind sie ja alle irgendwie halt nicht. Bei YouTube hat sie jetzt, sind ihre Abonnenten nicht einsehbar, das hat sie irgendwie so ein bisschen ausgeblendet. Also sie steht da wahrscheinlich auch tatsächlich so ein bisschen am Anfang. So wahnsinnig viele Videos kann man in ihrem Kanal auch nicht sehen. Schon sehr viel professionelle Clips. Ich gucke mir ja immer auch ganz gerne so Dinge an, so wie können die zum Beispiel live singen. Da kann ich jetzt nicht so, es gibt ein so ein No Parachute nennt sich das. Das ist so ihr im Moment aktuellster Hit in dem Sinne. Das ist so ein ganz buntes Video. Das hat sie, das spiegelt so ein bisschen so ihre Art. So, ja, sie ist so eine ganz flippige und so weiter. Dann gibt es noch so ein anderes Video, das so ein bisschen im David Guetta-Style ist. Be All Right. Das wurde wohl scheinbar in L.A. aufgenommen und da ist sie so ein bisschen, hörte man ja jetzt gerade in der bei der Auswahlphase, wo es um den CDU-Vorsitz geht, um die Mini-Merkel. Und hier würde ich sagen, es ist so ein bisschen so eine Mini-Ausgabe von Lady Gaga, macht sie da so. Und dann trägt sie dann auch so ein extra knappes Oberteil, wo man da so ein bisschen die Brüste sehen kann von unten. Und es ist so ein bisschen so auf ich will so ein bisschen auf mich aufmerksam machen und es ist schon alles sehr, sehr poppig, aber ich habe mit ihr so ein bisschen den Eindruck, also sie kommt nicht so wirklich sehr authentisch rüber. Also das ist schon, ich bin mir da auch noch nicht so ganz super sicher. Ich bin da auf ein Video gestoßen, das ist so von vor 2 Jahren gewesen. Da sieht sie ganz anders aus, also ich glaube, sie ist im Gesicht auch ein bisschen gemacht, also mag jetzt sein, dass meinst das mein. Du, die hat sie operiert ja, die sieht was? So ein bisschen mit aufgespritzten Lippen und ich glaube, an der Nase ist auch irgendwas gemacht worden. Und wo ich dann so denke, oh Mädel, mit 21, hast du das wirklich nötig? Also es würde ja passen, wenn sie sich da in L.A. irgendwie aufhält, dann ist es natürlich auch irgendwie normales Uso. Aber ich finde ja sowieso Schönheitsoperationen immer scheiße. Also außer wenn man jetzt irgendwie einen Unfall hat und man hat ein zerschnittenes Gesicht oder so, dann finde ich ja so Gesichtstransplantationen Hauttransplantationen, aber eben halt Gesichter auch, dass kannst du schlecht transplantieren. Aber dass die, wobei Gesichter im Gesicht wurde ja schon mal transplantiert. Das stimmt, ist schon mal, hast recht, ja, stimmt. Ne? Dass man irgendwie wieder eine Nase richtet oder so, wenn einer irgendwie so beim Autounfall durch die Heckscheibe irgendwie halt dann irgendwie geknallt ist oder so. Also jedenfalls da habe ich so gedacht, ja, und im Interview kam sie auch mir so ein bisschen zickig rüber. Also das ist jetzt so mein ganz persönlicher Eindruck. Also es sind schon sehr so Elektro-Pop-Sachen, die sie so in der letzten Zeit halt gemacht hat. Muss man abwarten, was da letztendlich dann gemacht worden ist. Also man konnte ja hören, insgesamt haben irgendwie die 6 Teilnehmer insgesamt 30 Songs kreiert. 2 davon sollen sogar in deutscher Sprache irgendwie halt sein. Sind wir auch mal gespannt, ob die vielleicht durchkommen. Und es gibt ein Duett. Es gibt wohl ein Duett von 2 Teilnehmern oder Teilnehmerinnen, wir wissen es nicht ganz genau, was auch aufgenommen worden ist. Das genau. Könnte spannend werden. Genau. Also ich habe jetzt von den 3, die ich mir jetzt ausgeguckt habe, jetzt Ellie Ryan als erstes, also auch wie immer auch eine gute Stimme und alles, aber wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Favoritin. Das ist natürlich abhängig davon, was die dann nachher irgendwie auch für einen Song macht. Was denkst du über sie? Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie sie Musik mag, mir nicht ganz so zusagt. Das kommt aber echt auf diesen Song an, den sie da präsentieren wird. Und das wissen wir natürlich noch nicht, aber was sie so bisher macht, damit kann ich nicht ganz so viel anfangen. Von daher müssen wir mal sehen. Also mein eigener Musikgeschmack, es kommt das irgendwie nicht zusammen. Irgendwie so gar nicht. Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar mit jemandem, das ist eine Dame, und zwar Bibi Thomas heißt sie, beziehungsweise ihr Künstlername. Sie soll eine extreme Powerstimme haben, ist 34 Jahre alt, kommt eigentlich aus Düsseldorf, hat auch bei The Voice mitgemacht, hat unter anderem aber auch, war Vorband bei UB40, war Background-Sängerin von Sandra. Sandra hat Musik, Soziologie und europäischen Ethnologie studiert. Oje, oje. Und ist auch noch Schauspielerin und Model. Und ja, hat den 4. Platz bei The Voice of Germany 2017 gemacht, wo auch Gregor Hägerle, zu dem wir gleich auch noch kommen werden, mit auf der Bühne stand. Und ja, sie ist auch bei YouTube unterwegs, macht dort Fitnessvideos unter anderem, wo ich gedacht habe, macht sie jetzt auch so ein Aerobic-Programm oder so. Ihre Musik würde ich so ein bisschen, sagen wir mal, R&B-ig, so, ja, R&B-Pop irgendwie einordnen. Es ist sehr amerikanisch. Sie kommt ja auch aus Amerika, aus New York City und heißt eigentlich Beatrice Thomas und wurde halt in New York geboren. Und ja, also da weiß ich halt nicht, sie hat eine gute Stimme, das hat sie, aber es ist vielleicht ein bisschen too much. Und ich finde auch, dass sie so ein bisschen in den Interviews, das ist da so eine, ich weiß nicht, ob man das Arroganz nennen kann, sagen kann, aber so eine Art und Weise, dass sie so ja, über ferner liefen läuft. Also so, ja, ich bin da etwas höher hinaus und so, ich kann da so ein bisschen mehr als alle anderen. Und das weiß ich nicht, ob das gut ist. Wie siehst du denn sie, Sascha? Ja, ich glaube, es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, sie ist, glaube ich, die älteste von den sechs, glaube ich. Genau, Ich glaube, so genau. 31 oder so ist sie halt. Wird, 34 ist sie. also, 34. ich finde es bei ihr ein bisschen unüberschaubar, wenn man jetzt so bei YouTube irgendwie guckt. Das ist halt irgendwie überwiegend alles Fitness, ne? Wo man erstmal so Ja, denkt, genau. Genau. ja, aber ich sag mal so, R&B ist natürlich schon mal irgendwie, also für mich jetzt irgendwie eine schöne Richtung. Mag ich natürlich irgendwie halt auch sehr. Auch, glaube ich, eine gute Stimme, aber ich kann mit ihr eigentlich auch nicht jetzt so wirklich so viel irgendwie halt fassen. Also ich oute mich da tatsächlich. Ich bin jetzt nicht so ein intensiver Voice of Germany Gucker, weil also Bin ich auch nicht, für mich, also. ja, also für mich ist das irgendwie nicht jetzt so eine besonders gute Sendung, wo man jetzt sagt, da werden jetzt irgendwie die Talente irgendwie gesucht, sondern es geht dann doch eher, ist im Grunde wie so eine Quizshow und ich finde das alles ein bisschen sehr stark geskriptet und affektiert. Aber da hat sie wahrscheinlich schon mal eine gute Figur gemacht. Ich glaube, letztes Mal hatte Becky, glaube ich, auch gesagt, das wäre eine ihrer Genau. Favoritinnen. Da wusste man ja schon so ein bisschen, ja, sie könnte da mit dabei sein, ne? Die wurde ja auch schon mal so als Name genannt. Also insofern tauchte sie da auch schon vor ein paar Wochen auf, bevor die sechs Teilnehmer bekannt gegeben worden sind. Ja, ließ sich abwarten. Also wahrscheinlich, ja, muss man mal gucken, ob vielleicht dann so ein bisschen so fortgeschrittenes Alter vielleicht auch ein bisschen was bringt, als wenn man wie so ein junger Hüpfer da in dieses neue ESC-Business irgendwie eintritt. Man würde es mal abwarten. Also habe ich jetzt aber auch im Moment noch nicht so wahnsinnig so sehr auf dem Schirm, dass ich sage, ja, super. Also ja, werden wir mal sehen, ne? Dann würde ich mal weitermachen. Ganz in der Nähe von Düsseldorf wohnt Makeda. Sie ist 28 Jahre und wohnt in Bonn. Sie heißt tatsächlich auch so. Sie heißt Makeda Michalke. Hört sich so ein bisschen wie so Gölsch an. So. Der Goldene Mädchen, ne? Der Goldene Mädchen, ja. Genau. Aber sie kommt aus Bonn, hat Wurzeln in Trinidad und Tobago. Und ihre Mutter hat diesen Namen gewählt, weil es die Königin von Saba ist. Und ja, und hat wahrscheinlich diesen Namen so besonders schön gefunden. Also als Künstlername ist der sowieso perfekt. Also Makeda, erstmal sehr, sehr gut. Auf ihrem Abiball sang sie das erste Mal vor Publikum und sie gründete die Gruppe Steal a Taxi, mit der sie auch immer noch auftritt. Und mit dem sie auch 2017 an dem Workshop für Lissabon teilgenommen habe. Aber sie hat dann freiwillig die Kehrtwende gemacht und sich zurückgezogen. Sie sang auch schon gut 1,5 Jahre in einem Musical. Sie hat BWL studiert und ist dann aber danach, hat dann mal ein Jahr probiert, wie das denn so ist mit dem Gesang und es hat dann wohl ganz gut geklappt. Der ein oder andere kennt sie vielleicht schon aus einem Speed-Dating von 2016 mit Bürger Lars Dietrich. Da ist sie auch schon mal in Erscheinung getreten. Genau, Und aber kam nicht weiter, ne? Genau. ja, und sie wurde aber bereits dreimal schon vom NDR eingeladen, daran teilzunehmen. Und es hat irgendwie immer nicht so geklappt. Und jetzt dieses Mal ist sie wirklich dann auch in diesem Pool der Vorentscheidsteilnehmer. Bei YouTube hat sie rund 2.500 Abonnenten. Das ist überschaubar, aber sie steht ja auch tatsächlich noch ein bisschen so, also nicht am Anfang, so der ein oder andere kennt sie auch schon, aber es ist halt jetzt. Ja, also ist sehr passabel. Besonders passabel sind auch tatsächlich das, was sie so macht. Gerade bei YouTube findet man viele Dinge, viele Songs mit ihrer Band Stile Taxi, nämlich zum einen den Titel Time. Das ist ein sehr, da wird also auch ihre sehr soulige Stimme auch deutlich. Sie kann auch live, kann man dort sehen, eine schöne Abtempo-Nummer, aber sie kann auch so Balladen wie Feel Like a Home, das sie auch mit Stile Taxi zusammen gemacht hat. Das geht zwar am Ende noch mal so ein bisschen rockig, noch mal in die Vollen, aber sie hat sich auch an Fighter von Christina Aguilera herangetraut und hat das nicht nur zu einer Karaoke-Nummer gemacht, wie ich finde, sondern wirklich auch zu ihrem eigenen Song. Sehr soulig, sehr jazzig, also auch so ein bisschen so frei interpretierend hat sie dann diesen Song auch gesungen. Also das, glaube ich, wäre schon mal eine sehr starke Favoritin, wenn da jetzt noch mal der Song stimmt. Ganz kurz habe ich mich neulich mal mit ihr bei Instagram, da hat sie dann irgendwie so geschrieben, so, ja, sie hätte jetzt also mehrere Songs, sowohl balladige als auch so ein bisschen so nach vorne gehende Geschichten, und da hatte ich sie dann irgendwie gefragt, ja, was von den beiden tendierst du denn? Da habe ich dann jetzt keine Antwort gekriegt, da wollte sie jetzt wahrscheinlich dann auch jetzt nicht irgendeinem kleinen x-beliebigen Podcaster irgendwie da eine Antwort dazu geben. Aber wir sind jetzt mal gespannt, was da irgendwie kommt, aber jedenfalls eine sehr interessante Künstlerin, und da freue ich mich schon auf den Song, der da kommt, weil ich glaube, das kann sie beides. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen schade beim ESC. Jeder hat nur einen Wurf, also einen Song, und muss sich für einen Musikstil entscheiden und kann jetzt nicht sagen, ich zeige jetzt in 5 Titeln mein Repertoire. Und das ist halt dann irgendwie ein bisschen schwierig. Wie ist deine Meinung denn zu Makeda, Dennis? Also ich hatte sie auch erst unter so ferner Liefen laufen, weil ich dachte, schon wieder, wir hatten die doch schon mal und dann wieder nicht. Aber jetzt in der letzten Zeit, ich habe mir auch ein paar Titel angehört, fand ich sie eigentlich ziemlich gut. Da muss jetzt auch wieder der Song passen, den sie da geschrieben hat im Songwriting Camp mit den Songwritern zusammen. Da muss man mal sehen. Also ich habe keine Ahnung. Also das ist sehr, sehr spannend, was daraus kommt. Also ich lasse mich sehr gerne überraschen. Mal. Ja, ich habe den letzten und den jüngsten Kandidaten, und zwar Gregor Hägele ist das, und der kommt aus Stuttgart. Ich kann kein ländlich schwabbeln, schwäbisch wabbeln, aber egal. Hat Gesangsunterricht genommen, hat unter anderem auch Bibi Thomas kennengelernt, hat bei The Voice teilgenommen, ist dort bis ins Halbfinale gekommen und dann leider rausgeflogen. Hat bei YouTube ganz viel veröffentlicht, auch Cover-Songs, auch ich habe mir auch mal die Casting-Videos von ihm angesehen. Und ich muss sagen, er hat eine markante Stimme. Eine Stimme, die man wiedererkennt. Also das ist schon mal ein großer Vorteil. Gerade ist er auf Weltreise. Er hat nach seinem Abitur gedacht, ach, ich mache mal Pause und fahre mal ein bisschen durch die Welt. War in verschiedenen Ländern unterwegs und in Costa Rica vor allem. Und das Spannende ist eigentlich, er ist der Einzige bisher, der sich vorstellen kann, auf Deutsch zu singen. Es gibt leider bisher nur englische Titel, und er hat wohl auch einen Song auf Deutsch aufgenommen. Und da bin ich echt gespannt, ob er sich das zutraut, einen deutschen Song zu nehmen. Weil das hatten wir seit Jahren gar nicht mehr, ne? Von daher bin ich da gespannt, was da von ihm kommt. Wie siehst du ihn denn, den guten Gregor? Ja, also da hast du recht. Ich glaube, er ist tatsächlich so ein Kandidat für deutschen Gesang. Also ja. Sollten wir mal, 2007 war, glaube ich, das letzte Mal mit genau. Roger Cicero, der dann in Deutsch irgendwie gesungen hat. Ja, es ist ja immer so ein bisschen die Angst, das geht ja im ganzen ESC-Land so, die Angst in der eigenen Sprache was zu machen, weil man vielleicht Angst hat, das hört sich nicht so gut an. Mhm. Also denkt man mal an die finnische Sprache, aber selbst auch an die deutsche Sprache. Dänisch ist ja auch so ähnlich irgendwie. Schwedisch auch, ist auch so ein bisschen. Ja, wobei Schwedisch ist ja sehr, die haben ja eh so ein bisschen Singsang in der Stimme. Ja, und ich Rhythmus glaube, ist da drin in der Stimme, genau. Ja, also es gibt schon so Sprachen, die sich für Gesang schon eher anbieten als andere. Und trotzdem glaube ich, warum nicht? Also warum soll man sich nicht auch mal zu seiner eigenen Kultur oder seiner Sprache dann auch bekennen? Und finde ich auch, also er hat schon eine sehr außergewöhnliche Stimme, das finde ich auch. Ein bisschen hat er so was von Mats Mutzke in früheren Jahren und hat viel die Augen zu beim Singen und so. Ja, ich meine, es ist, man hat natürlich, klar, also man sitzt hier so gemütlich in seinem Stühlchen und sagt, oh, der hat ja immer die Augen zu irgendwie. Aber es ist schon, das kann man natürlich irgendwie machen, aber eben halt nicht über das ganze Lied hinweg. Vielleicht kann er sich das ja noch so ein bisschen abgewöhnen, aber trotzdem glaube ich, er kommt auch sympathisch rüber. Also ich denke ja bei so einem Teilnehmer auch immer so ein bisschen auch an die Pressearbeit nachher in der Eurovisionswoche und da muss natürlich auch in den Medien so ein bisschen der Funke überspringen. The German und so und ganz nice und smart und so weiter irgendwie. Und wenn da jetzt irgendwie jemand ist, der so ein bisschen eher arrogant rüberkommt, das ist ja auch nicht so toll. Und ich glaube, er macht einen interessanten und netten Eindruck. Also ich glaube, aber ein ganz klein bisschen, glaube ich, ja, auch so ein bisschen wie bei Linus, so ein bisschen auch noch zu nett. Also wenn der NDR so ein bisschen nach jemandem nach Ecken und Kanten sucht, könnte da so ein bisschen was fehlen. Aber nichtsdestotrotz, also wo ich immer besonders drauf schaue, ist die Stimme. Weil es muss schon irgendwie auch was Besonderes, Charakteristisches sein. Also ich finde es immer schon schwierig, wenn man dann irgendwie, man hört so einen Song, versucht ihn zu bewerten und sagt, ach ja, hört sich an wie der und der. Und da kann man es nicht sagen bei jedem. Ja, genau. Und das ist halt, also das finde ich ist immer so, dass das Zentrum bei so einem Teilnehmer hat der, also mitunter muss jemand für mich nicht unbedingt gut singen können, sondern er muss irgendwas in der Stimme haben, wo ich so denke, wow, was ist das denn so? Genau, und seine Stimmfarbe kann man auch nirgendwo zuordnen. Also ich habe so eine Stimme von bisher noch nicht gehört, ne, die so ein bisschen, auch die ist auch ein bisschen rauchig, so. Und wenn da richtig abgeht, ist das ziemlich interessant, was er so drauf hat. Und das kommt jetzt echt auf den Song an. Also für mich ist er sozusagen ein kleiner Geheimfavorit, wenn der Song stimmt und wenn er vielleicht sogar auf Deutsch singt, dann kann das sehr, sehr interessant werden. Aber wir kennen die zwei zusätzlichen Teilnehmer auch noch nicht, die da noch zukommen sollen. Von daher schauen wir mal. Aber er zählt für mich so als Favorit, sage ich jetzt mal so ganz langsam, zaghaft, weil er halt einfach eine Stimme hat, die unverwechselbar ist. Und von seiner Art her ist er halt schon etwas extrem sympathisch. Er schwebt auch nicht in irgendwelchen Hemisphären, die man nicht so wahrnehmen würde. Er ist so auf dem Boden geblieben. Und das finde ich halt auch wichtig, dass man sich nicht ganz so zwar ernst nimmt, aber nicht ganz so, so wichtig auch nimmt. Ja, das muss man halt, glaube ich, auch halt, das hat ja auch Michael Schulte nicht gehabt, dass er gesagt hat, er hat sich so wichtig genommen. Sondern er hat gesagt, ich mache das, worauf ich Lust habe und was ich machen möchte und nicht, was ich mir halt vorschreiben lasse. Und das bei ihm könnte ich mir das sehr, sehr ähnlich vorstellen. Das ist eine gute Voraussetzung für jemanden, der beim ESC teilnimmt, glaube ich. Wenn jemand so positiv sich verkaufen kann oder auch so positiv ist. Ja, bei Michael Schulte war es ja dann auch eine Zeit lang, Ed Sheeran und so weiter. Ja, genau, bei ihm auch, wird das auch nachgesagt. Und wenn man dann irgendwie mal so die Musik von Michael Schulte, wo man so denkt, ja, also für mich ist da kein Stück Ed Sheeran, das ist halt nur wegen der roten Haare. Michael Schulte war ja auch so eher einer, ja, der macht so sein Ding. Also genau. Und macht einen nicht und ist ja dann auch beim ESC auch dann so im T-Shirt aufgetreten. Nee, ich glaube, so einen langärmigen Sweater oder so hatte er dann irgendwie an, sowas. Aber ganz Einfaches, ohne Glamour, also nicht nicht so wie Stefan Raab bei What a Hade Dude da, sondern so irgendwie, so, das war er dann irgendwie und so der Junge aus Schleswig-Holstein und so das war schon, und ich glaube, da ist Gregor, glaube ich, so ein ähnlicher Kandidat. Warten wir mal ab. Da bin ich mal auch tatsächlich sehr gespannt auf den Song. Ich hoffe, er macht es auf Deutsch. Also lieber Gregor, bitte, mach den Titel auf Deutsch. Bitte. Das hört er bestimmt. Ja, genau, hört uns. Ja, die anderen zwei Kandidaten wissen wir halt leider noch nicht. Das werden wir, glaube ich, hoffe doch mal im nächsten Jahr irgendwie erfahren oder vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht vor Weihnachten. Eine haben wir ja noch. Eine haben wir noch, genau. Ja, genau. Ja, und zwar ist das Lily Among Clouds. Die heißt eigentlich Elisabeth Brüchner. Oh. Und sie kommt aus Straubing, also sie bayert auch sehr schön im Interview. Also finde ich aber ganz angenehm. Und sie lebt jetzt in der Nähe von Würzburg. Bei Wikipedia steht noch Tauberbischofsheim, aber Würzburg stand bei Eurovision.de und ich schätze mal, die Kollegen vom NDR haben da besser recherchiert. Und ja, eigentlich war es wohl so, dass sie eigentlich nie wirklich Sängerin werden wollte, sondern eher für andere schreiben wollte. Und irgendwie haben wohl das Umfeld oder so sie dann darauf gebracht, Mensch, du könntest ja auch eigentlich mal deine eigenen Songs selber einsingen. Und das, finde ich, klappt irgendwie ganz gut. Auf ihren Namen bezogen, sagt sie selber, ihre Ideen sind im Kopf und ihr Kopf ist in den Wolken. Daher Lily Among Clouds. Und das ist so ein bisschen die Erklärung dazu. Sie hatte da mit Stefan Spiegel auch so ein kleines Interview, kann man sich bei eurovision.de irgendwie auch anschauen, von allen sechs Kandidaten. Und sie hat auch schon in Texas beim South by Southwest Musical, im Musikfestival mitgespielt oder hat daran teilgenommen und ist bei Pierce Recordings unter Vertrag. Sie hat eine gleichnamige EP am 2015 rausgebracht, die Lily Among Clouds heißt. Sie hat aber auch schon ein Album, das Aerial Perspective heißt. Das habe ich mir mal auch angehört, dass also es hat sehr, sehr schnelle Sachen. Es sind aber auch so ein bisschen teilweise meditative Musik ist dabei. Sie hat mir im Interview mit Stefan Spiegel eigentlich sehr gut gefallen, weil sie irgendwie sagt so, ja, also sie sitzt gerne auf dem Boden und arbeitet dann gerne auch auf dem Boden, zieht sich gerne die Schuhe dabei aus und schreibt dann. Also sie glaubt nicht, dass DeForest oder so. Sie glaubt nicht, dass die Lieder so bei Kerzenschein stattfinden. Also gemäß dem Zitat, Amateure warten auf Inspiration und Profis setzen sich hin und arbeiten. Sie macht auch einen sehr souveränen Eindruck. Also sie macht das auch schon eine ganze Weile. Für sie war natürlich das Songwriting Camp jetzt auch eine sehr intensive Arbeit, weil sie dann auch gesagt hat, ja, also sie setzt sich hin, macht einen Song und dann stellt sie das anderen Leuten erst das fertige Produkt vor. Und in dem Fall beim Songwriting Camp war das so, sie hat dann so kleine Ideen und hat das dann mit anderen Komponisten und so weiter dann weiter dann erstellt. Und ja, und jeder hat, glaube ich, das ging, glaube ich, über 3-4 Tage, dieses Songwriting Camp. Und jeder hat da so jeden Tag einen Song irgendwie mit dem Team zusammen erarbeitet. Und ja, und das war für sie dann und auch für die anderen Teilnehmer eine ganz neue Erscheinung. Sie sagt selber, sie hat kein Problem damit, sich selber auf der Bühne zu bewegen, weil sie will auch nicht wirklich Tänzer auf der Bühne, wenn sie dann für Deutschland auch beim ESC antritt. Das werden wir dann mal sehen. Also sie kann jedenfalls selber sich wohl gut bewegen, sagt sie. Ja, dann habe ich mir so ein paar Songs mal angehört. Es gibt zum einen Wasting My Time vom September 2018. Das ist eins der aktuellsten. Da hat sie allerdings einen Tänzer, den man sehen kann. Sie ist da sozusagen so in so einer Indianerbemalung, sieht man sie dann, sieht man ihr Gesicht. Sehr cooler, moderner Beat. Und auch da muss ich sagen, weil sie dann jetzt tatsächlich auch für mich, auch unter diesen sechs, für mich im Moment meine die Favoritin ist, weil sie auch eine sehr charakteristische Stimme hat. Sie kann auch ruhige Balladen, wie zum Beispiel Blood and History, da ist eine Akustik-Session aus dem April 2018, auch wieder eine sehr kraftvolle Stimme. Und dann gibt es noch Your Hands Are Like Home. Da ist sie mal bei TV Noir irgendwie aufgetreten. Da kann man sehr gut irgendwie auch ihre Live-Performance auch sehen. Da sitzt sie am Klavier, wird von jemandem an der Gitarre irgendwie auch noch mit begleitet. Und da singt sie auch sehr, sehr einfühlsam und ein sehr ruhiges Lied. Und TV Noir ist natürlich auch immer sehr bekannt so für sehr gute Musik irgendwie. Und da war sie, jetzt habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, das war so von 2017 oder so, glaube ich. Also ich glaube, sie gehört zu einem dieser Künstler, die so diesen ganz tollen und besonderen ESC-Moment vielleicht auch kreieren kann. Also Also ich glaube, da könnte ich mir sehr gut nicht nur einen guten Song vorstellen, sondern die hat auch, glaube ich, ähnlich wie Michael Schulte wahrscheinlich auch gute Ideen, wie man das Ganze auf der Bühne umsetzen könnte. Also da bin ich mal sehr gespannt, was sie da so bringt. Ich habe ehrlich gesagt mal vor einiger Zeit mir ihr Album angehört. Das ist so teilweise, so die Hälfte davon habe ich so gedacht, boah, da schlafen mir jetzt gerade so ein bisschen die Füße ein irgendwie dabei. Aber ich glaube so, diese Art der Songs wird es da, glaube ich, auch von ihr für den ESC auch nicht geben. Ich glaube eher, dass das da irgendwie so ein ganz besonderes Stück. Ich glaube nicht so in dieser Richtung Radiosong oder so, sondern ich glaube, da wird sie, glaube ich, was ganz Besonderes bringen. Aber lassen wir uns mal überlegen. Wie ist deine Meinung zu Lily Among Clouds? Ich habe mir ein paar Songs angehört. Ich finde sie auch nicht schlecht. Da muss man auch wieder warten, bis der Song kommt. Also, aber ich glaube, Gregor und sie sind so die zwei, wo ich sagen könnte, ja. Das könnte was Interessantes werden. Von daher lasse ich mich überraschen. Und das Duett, ich weiß, dass es einen Clip gibt, wo Linus und Gregor zusammen einen Titel singen. Und ich glaube, ich spekuliere mal ein bisschen, dass die zwei dieses Duett aufgenommen haben. Das werden wir ja sehen. Vielleicht machen sie es ja so, dass sie einzeln auftreten mit Songs und die zwei nochmal auftreten lassen mit einem Extra-Song. Habe ich auch gerade gedacht, ja. Wenn das Duett durchkommt, heißt es. Das heißt, dass dann die zwei zusammen auch hinfahren könnten in einem Duett. Da bin ich gespannt. Das hatten wir so auch noch nie. Das hat so ein bisschen was von Spanien, ne? Aber ja, gut. Aber die zwei nicht vergleichbar sind, weil die beiden sehr gut singen können. Aber da bin ich echt gespannt, wenn die zwei wirklich ein Duett gemacht haben. Dann werden wir sehen, wie das klingt. Das kann sehr interessant werden. Ja, oder ein Duett irgendwie halt Mädel und Junge, ne? Das könnte natürlich auch irgendwie sein. Ne? Könnte auch sein, aber ich glaube eher, dass es die zwei Jungs sind, denn die haben sich wohl ziemlich gut, sondern kann ja auch sein. Nein, Gregor hat, glaube ich, eine Freundin, die ich das auf Instagram gesehen habe, von daher glaube ich das nicht. Die zwei haben glaube ich, so gut Freundschaft beim Songwriting-Camp geschlossen, dass sie einfach mal Bock hatten, das auszuprobieren. Und das kann manchmal auch ganz gut sein, wenn man sich da irgendwie so von der Sympathie-Ebene versteht, dass man, wenn man einen Song zusammenschreibt, da auch was Gutes rauskommen kann. Da bin ich echt gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, ob dieser Song dann in die engere Auswahl von den Jurys kommt. Das wissen wir natürlich nicht. Naja, vielleicht kann es ja auch sein, dass man im Rahmen dieses Songwriting-Camp irgendwie, dass man da gesagt hat, Mensch, guck mal, die beiden könnten vielleicht auch zusammenpassen und dann hat man vielleicht irgendwas ausprobiert. Vielleicht kann es ja auch sein, wenn jetzt irgendwie diese ein oder zwei oder sagen wir jetzt mal die zwei da nicht, diese zusätzlichen Complete-Acts da nicht dazukommen, dass man dann sagt, okay, jeder macht sein Solo-Ding, aber dann haben wir auch noch zusätzlich so eine Duett-Geschichte irgendwie und dann kann ja der Zuschauer entscheiden, was kommt dann irgendwie weiter? Also das ist abzuwarten. Also jedenfalls wird der Abend bestimmt nicht ganz. Wobei, ich habe eine kleine Exkursion nach Spanien. Ich glaube, die sind jetzt auseinander. Irgendwas habe ich da jetzt neulich gelesen. Oh, ne? Also ich glaube, dass das tut also, mir leid. Ne, das tut mir wirklich das, leid. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Also insofern ist wenn man sich so anhimmelt auf der Bühne, ist es so klar. Gut. Lass mal das zwei Liebespärchen mal weg und machen lieber weiter. Also wir sind gespannt, was da so kommt im Vorentscheid in Berlin. Jetzt einfach mal die Frage. Wir haben ja, also der NDR macht es ja mit, also sie werden jetzt ein bisschen auch noch ein paar Schrauben irgendwie jetzt gedreht haben, aber an sich wollen sie ja das Konzept weiterverfolgen, was sie auch für die Saison 2018 irgendwie halt gemacht haben. Wie schätzt du jetzt die Chancen irgendwie ein, dass da was Gutes bei rauskommt? Was würdest du sagen? Also du weißt ja, dass ich eigentlich ein Fan davon bin, noch eine Sendung, mindestens eine Sendung mehr zu haben. Weil es sind ja Leute dabei, die man nicht, also zumindest nicht so gut kennt, dass man sagen würde, ja, das sind die bekannten Leute, Anführungsstrichen bekannten Leute. Ich glaube, das kommt echt darauf an, wie die Show gemacht ist diesmal. Weil die Produktion das letzte Mal war unterirdisch, das muss man leider mal sagen. Die Produktion und die Abläufe in der Sendung, ich kann mir da auch eine Meinung zu bilden. Ich habe mal Mediengestalter Bild und Ton gelernt und kenne die ganzen Abläufe in einer Fernsehproduktion. Und es ist teilweise ziemlich schlecht produziert gewesen von einer Produktionsfirma, fand ich. Also von den Proben beziehungsweise von der Moderation war es unterirdisch. Also da muss man, glaube ich, viel dran schrauben, dass das ein bisschen authentischer und auch ein bisschen Spaß macht zu gucken. Weil letztes Mal hatte ich keinen Spaß dabei, das zu sehen. Weil diese ganze Musik nicht so besonders gut war und weil auch der Aufbau der Sendung manchmal gar nicht so durchdachtbar war. Das würde ich mir halt wünschen, dass der NDR vor allem an dem Setting der Sendung schraubt. Ich glaube, die Musik, wenn die Teilnehmer gute Songs geschrieben haben, ist das okay, aber es muss halt auch die Sendung stimmen. Ansonsten kann man das in die Tonne treten. Ich glaube, das ist auch wichtig, diese Sendung endlich mal auch mal Stellschrauben zu drehen, um zu gucken, wie können wir diesen Ablauf und diese Produktion verbessern. Ja? Also wir hatten ja auch schon gute Vorentscheide vom NDR. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur Schrott hatten, aber das letzte Mal war einfach, das war irgendwie teilweise ein Niveau, was ich mir nicht vom NDR oder von der ARD wünschen würde. Da würde ich mir mehr Kompetenzen wünschen von einer Produktionsfirma, die sowas produziert, wenn sie schon in Shows Erfahrungen hat. Ich weiß nicht, wie siehst du denn das? Also der Vorentscheid 2017 zum Beispiel mit dem Orchester und so weiter, nun war diese Erfindung des Songs war ein bisschen langatmig, ne? Das war aber so, das wäre so ein bisschen so eine Richtung, in die ich jetzt irgendwie auch gar nicht mal so schlecht finden würde. Wenn man dann halt da auch wieder, knüpfen wir vielleicht an das Interview mit Irving vorhin an, irgendwie, dass da auch wieder ein Orchester ist, das hat halt auch gleich ein ganz anderes Feeling und so. Auch wenn es beim ESC selber kein Orchester mehr gibt. Aber es war schon 2018 da dieser, wie hieß das, unser Lied für Lissabon, glaube ich, genau. Ne? Das nennt sich ja auch jedes Jahr anders. Das also, versteht ja eh kein Mensch, warum also das so ist. Man weiß dann irgendwie auch nicht, Song, mal Lied, mal ist es das Land, mal ist es die Stadt, die man da irgendwie, wo man irgendwas hinschickt oder so. Das ist halt auch immer ganz schwierig. Also das war, das muss ich auch sagen. Also ich glaube, das meiste Geld ist in Simon Kucher irgendwie halt geflossen, um jetzt halt dieses Panel zu betreuen, beziehungsweise die Panelmitglieder zu finden. Und man hat dann irgendwie, obwohl es ja eben halt von, wie heißt der nochmal, der die Bühne gebaut hat in Lissabon. Der hat ja auch gleichzeitig dann die Bühne für den deutschen Vorentscheid irgendwie genau. Halt angelehnt auch, daran gebaut, ja. Genau, aber es war halt so, es war halt irgendwie auch alles, und auch Elton hatte es ja leider sehr lustlos irgendwie moderiert und so. Und also es war schon so ein bisschen komisch irgendwie auch. Nun versucht man das wahrscheinlich mit Barbara Schöneberger so ein bisschen, wenn es mal Pannen gibt, dass man dann jemand hat, der da auch gut eingreifen kann. Genau. Deswegen macht man das wahrscheinlich auch und damit auch viele Zuschauer irgendwie einschalten. Wird man sehen. Also ich denke mal auch ein bisschen mehr Liebe noch an der Show wäre jetzt auch gar nicht mal so wahnsinnig unangebracht. Ne? Also genau, das, an der Produktion selber muss halt was passieren. Also ich glaube, also an der Produktion, wie es produziert wird, damit es auch anschaubar ist. Das hatte ich, weil wenn man dieses ganze Voting-Verfahren, wie sie es gemacht haben, dann auf einmal nicht mehr ganz nachvollziehen kann, warum man das denn dann so und so macht. Das soll ja wahrscheinlich, so wie ich das mitgekriegt habe, soll es wieder Jan Olaf Sand soll auch die Punkte der Jury, nee, nicht der Jury, sondern der, doch, der Jury irgendwie. Die Punkte verkünden auf alle Fälle soll er. Also wieder die von den Zuschauern, glaube genau, ich. Genau, von den Zuschauern, genau. Die Punkte verkünden, richtig. Genau. Mhm. Und das war ja auch so, weil es immer dieses ganze nach und alle Punkte von da und da irgendwie noch nicht ganz nachvollziehbar waren, dass man da halt auch was macht an dieser Inszenierung, wie man das dann präsentiert. Weil das ist echt ein Problem, wenn ich als Zuschauer das nicht verstehe, warum man das und das und so macht. Dann mache ich irgendwas falsch. Und das war ja bei der letzten Vorentscheidung leider so. dass ich nicht verstanden habe, oder auch in der 2017, da war davor genauso, dass man den Song dreimal singen lassen hat, damit, ne, also, das hat irgendwie kein Mensch verstanden. Das war aber eigentlich schlimmer. Also, ja, das war noch schlimmer, ja. Also ich fand dieses Jahr diesen Ablauf, wie abgestimmt wurde, das konnte sich eigentlich noch einigermaßen gut erklären, aber im Jahr davor, wo das dann irgendwie, und jetzt nochmal ein Schnelldurchlauf und hier und so weiter, also das war schon sehr, sehr zäh, und es ist ja nun mal ein Donnerstagabend, die Leute müssen nächsten Tag wieder arbeiten, also das, da kann man jetzt auch nicht so lange irgendwie wach bleiben, und auch vor allen Dingen denken dann viele, das ist ja Geldtreiberei, ich soll halt jedes Mal irgendwie zu jeder Runde irgendwie anrufen, und das ist natürlich auch irgendwie so eine Geschichte, die nicht so ganz, ich trage nochmal eben nach, Jan-Ola Sand ist der oberste Chef des ESC, der Executive Supervisor vom ESC von der EBU, der ist sozusagen der oberste Notar und der Schirmherr, dass dieser ESC auch jedes Jahr irgendwie halt stattfinden kann, ist ein Norweger ist seit 2011 in dieser Position und hat ein bisschen den Charme einer Büroklammer, aber ist halt Kult. Er ist super cool drauf. Er sagt dann immer auch, wenn die Punkte, also wenn die Leute angerufen haben, muss er ja sein Okay geben, ja, ihr könnt die Punkte jetzt, we have a valid result oder so, sagt er dann, glaube ich, immer, und take it away, ne? Ja, und dann geht's los und sitzt dann da praktisch wie in so einer Muppet-Show mit so drei, vier anderen Leuten mit so Headsets und die verfolgen dann sozusagen, dass alles mit rechten Dingen zugeht und wirklich dann der Richtige dann auch den ESC gewinnt. Er hat ja vorher zum Beispiel den norwegischen Vorentscheid produziert. Also Melodie Grand Prix viele Jahre lang produziert, auch andere Shows beim NRK. Also er weiß schon, was er da tut. Von daher ist er eine schöne Bereicherung. Er kommt auch ist auch sehr sympathisch, finde ich so, ne? Der Vorgänger vor ihm war immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber er ist so ein bisschen angenehme Type, so, ne, finde ich. Es macht er schon Spaß mit ihm, dass dann. Wenn man den ESC guckt und wenn er dann die Punktevergabe macht, so sehr sympathisch rüberkommt. Also das muss auch wichtig, als wenn du da im Fernsehen bist. Da haben wir mal ein bisschen drauf geguckt. Ich hoffe, dass der NDR mal ein bisschen daran rumschraubt und wir werden ja sehen, was passiert. Ja, Thomas Schreiber hat ja in einem Interview noch gesagt, wir suchen keinen Radiosong, genau. Was ich im Übrigen auch gar nicht mal so schlecht finde, weil wenn man sich mal die Sieger der letzten Jahre, ja, vielleicht nicht Israel dieses Jahr, aber wenn man sich das so anguckt, dann sind es ja nicht unbedingt jetzt so Radiosongs, nee. Oder typische Songs, die beim Formatradio irgendwie auch gelaufen sind. Ich glaube tatsächlich, dass auch die Zeit so ein bisschen vorbei ist für so mainstreamige Musik, sondern ich glaube, man muss da auch schon irgendwie einen Song und eine Performance dann kreieren, die jetzt nicht so alltäglich ist, wo die Leute sagen, hey, was ist denn das irgendwie? Ja. Hier Lilly Among Clouds, die hatte das auch im Interview gesagt, also es kommt gar nicht so sehr darauf an, ist es jetzt eine Ballade oder ein schnellerer Song, aber es muss halt irgendwas in den Menschen irgendwie halt auch erzeugen. Genau. Und das glaube ich tatsächlich auch, dass das irgendwie so ist. Man könnte sich natürlich tatsächlich ein bisschen mehr Werbung in den ARD-Radios vorstellen, aber da die ARD natürlich so organisiert ist, dass jeder Radiochef bei einem ARD-Radiosender auch ein bisschen selber das Sagen hat, was in seinem Radio irgendwie halt läuft, also ist das halt natürlich irgendwie auch dann so ein bisschen so eine Geschichte, die dann auch so ist, wie sie ist, und wir müssen da irgendwie tatsächlich dann wahrscheinlich das Beste daraus machen, ne? Naja, aber es ist jede ARD-Anstalt ist unabhängig, jeder Sender dort ist unabhängig, jeder Musikchef kann entscheiden, was für Musik. Also die entscheiden ja sowieso, ich muss dazu sagen, die entscheiden ja nicht immer selber, was dort läuft, sondern es werden ja dafür Analysen gemacht, es werden da Telefonanrufe gemacht, dann werden diese Songs nach Hörbarkeit bewertet. Das heißt, ich kann angerufen werden von irgendjemandem und du kannst angerufen werden. Und dann werden dir Songs vorgespielt und dann bewertest du die nach Nervigkeit und so. Also das hat immer, so kommen halt auch die Songs dann ins Radio, ne? Also nicht wie wir denken, ein Musikredakteur bekommt es vor die Nase gesteckt, das passiert aber auch. Aber in der Regel ist so, dass halt Menschen, Hörerinnen und Hörer entscheiden, was ins Programm kommt und was nicht. Und da fallen dann halt auch Songs raus, die vielleicht gut sind, aber dann nicht ins Radio kommen. Und das ist, deswegen ist es auch wichtig, zu überlegen, zu sagen, wir schreiben keinen Radiosong, sondern wir schreiben einen Song, der fürs Fernsehen gemacht ist, der fürs zum Anschauen auch bei der Performance wirkt. Und das ist der richtige Weg, weil ich glaube auch, dass Radio, also dass die Promotion über Radio, ich glaube gar nicht mehr so, also auch wichtig ist, aber nicht mehr so wichtig, seitdem es diese ganzen anderen Möglichkeiten gibt. Wenn ich mir, ne, wenn wir jetzt mal Spotify nehmen, Deezer, was es immer auch gibt, oder Amazon Music oder Google Music, Google Play Music heißt es hier sogar, oder wenn man sich die Promotion über Instagram oder so ansieht, da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, um sich als Person auch in den Vordergrund zu stellen, als das nur über das klassische Radio zu tun. Ich will das jetzt gar nicht unter den schlecht reden. Es ist gut, dass es die Möglichkeit über das Radio gibt, aber ich glaube, es ist nicht mehr die wichtigste Möglichkeit, um seine Musik zu präsentieren. Ja, das mag sein. Also, Ne? ich glaube eher eine Konzentration vielleicht auf die sozialen Medien, weil man will mit dem ESC ja auch junges Publikum ansprechen. Da ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Da könnte der NDR wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen einen Pfund drauflegen. Und das wäre noch eine Geschichte, die noch zu überlegen sei. Aber ich glaube, Radio ist nicht mehr der eine Kanal, über Genau, den das ist irgendwie nicht mehr halt der irgendwie eine läuft, Kanal. ne? Genau, es ist Ja, nicht mehr der also eine Kanal. sicherlich würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die Kandidaten, wenn sie jetzt dann irgendwie, wenn die Show dann irgendwann ansteht, der Vorentscheid, nicht nur beim Morgenmagazin der ARD irgendwie halt dann auftauchen, sondern vielleicht auch nochmal so an verschiedenen anderen Stellen, um das Ganze noch ein bisschen bekannter zu machen. Aber ich glaube, das ist halt auch so, man merkt es ja selbst beim Fernsehen. Also ich glaube, auch der ESC wird auf lange Sicht einfach überlegen müssen, das nicht nur über das Fernsehen anzubieten, weil viele gucken nicht mehr viel Fernsehen, sondern machen das eben halt über Streaming-Dienste oder so. Ich meine, gut, Fernsehen lebt natürlich immer noch von diesem Live-Charakter, den natürlich der ESC irgendwie, den der ESC irgendwie halt dann auch natürlich ist. Aber gerade wenn man junges Publikum ansprechen möchte, dann kann man es nicht mehr über die Kanäle machen, über die, ich sag mal jetzt, die alten Leute irgendwie halt dann Naja, also sich es informieren, gibt ne? ja immer einen Stream auch von der EBU selbst, den man sich angucken kann. Ne? Auch der NDR macht einen Stream, also so ganz ist es ja nicht mehr so. Aber du hast schon recht. Ich denke, da muss halt ein bisschen was passieren. Und man merkt ja auch, also wenn wir jetzt mal jetzt von den letzten Jahren das uns angucken, die Gewinner. Dann haben wir oft immer, nicht immer, das ist jetzt nicht unbedingt ein Szenario, was immer passiert, aber in der Regel, wenn ein Titel gut auf YouTube zum Beispiel ankommt, nehmen wir mal netter, gut, bei Italien war es genau andersrum, gab es davor sau viele Klicks, aber im Finale war es dann leider nicht so gut, aber in der Regel ist es so, wenn ein Titel gut bei YouTube ankommt, wirklich gut ankommt, wie es Netta jetzt zum Beispiel war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine höhere Platzierung macht, um einiges höher, als wenn die Klickszahlen von Videos geringer ist. Und das ist ja halt auch so ein Phänomen, was jetzt sehr viel mitschwingt. Ich glaube, die erste, die das so hatte, war Emily DeForest. Die hat sehr davon profitiert, dass sie online schon im Vorfeld sehr, sehr hohe Klickzahlen hatte, extrem hohe Klickzahlen, und deswegen hat sie auch gewonnen. Ja, also war so ein Internetphänomen auch, schon mit einer der ersten Internetphänomene über den ESC. Das hatten wir im Vorherfeld noch nicht, das fing da so gerade erst richtig an. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was die Sender mitsehen müssen auf Dauer, dass man online auch sich sehr, sehr gut präsentieren muss, um halt auch Stimmen zu bekommen. Ja, das hat dann halt auch mit dem Radio-Promotion gar nicht mehr, ist gar nicht mehr so der wichtigste Faktor, wie wir es eben schon hatten. Deswegen ist online wirklich eine Geschichte, die auf Dauer, glaube ich, noch mehr ausgebaut werden muss. Also wir haben ja auf unserer Seite ESC Green Room ja auch so eine Liste mit den Teilnehmern und die bestücke ich ja dann auch, wenn die Teilnehmer bekannt sind, mit deren Social Media Kontakten und in dem Zuge folge ich denen auch auf den verschiedenen Kanälen. Und da kann man auch immer sehr gut irgendwie halt auch sehen, wer kann das gut und wer kann das nicht so gut? Und du kannst halt wirklich dann auch über Instagram und so weiter wirklich auch zu den Fans auch einen ganz anderen Kontakt aufbauen, als wenn du das so über die klassischen Medien irgendwie genau. halt auch so machst. Genau, ne? Genau. Also ich folge immer noch, also weil ich finde, das, sie ist wirklich so eine ganz verrückte Nudel, der Christa Siegfrieds, die 2013 für Finnland angetreten ist. Die ist also in den sozialen Medien sehr, sehr aktiv. Und aber ich finde es einfach immer lustig. Es ist eine der ganz wenigen ESC-Teilnehmer. Ich klicke die dann meistens auch wieder raus, wenn der ESC dann vorbei ist. Also da bleiben nur ganz wenige dann von übrig. Und sie ist eigentlich eine, die ich schon fast am längsten irgendwie dann so bei mir, bei Instagram und so weiter irgendwie drauf. Und es ist einfach lustig. Also das ist halt so irgendwie, ob sie nun im Urlaub ist oder bei irgendeinem Job oder so irgendwie. Es macht wirklich Spaß, ihr auch ihre Instagram-Stories irgendwie zu verfolgen und so weiter. Und ich glaube, das sind auch so Dinge, die da auch eine Rolle spielen. Genau. Das glaube ich genau. auch. Das, genau, ist schon das, ganz, das wird, ganz, glaube ganz ich, wichtig, wichtiger ne? denn je. Ja, das ist ja. so etwas, was wichtiger denn je wird, dass das Online-Marketing halt auch funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat man halt Probleme auch bei den Stimmen, die Stimmen zu bekommen. Das darf man gar nicht so sehr unterschätzen. Ne? Das ist, und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch steigen. Ich glaube, das wird noch intensiver sein, dass dieses Online-Marketing-Tool, was es dafür geben muss, noch intensiver genutzt werden muss, um halt diese Menschen oder die Leute, die Teilnehmer zu promoten. Und das wird, glaube ich, den ESC auf Dauer auch noch mal ein bisschen verändern. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es da dann auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben wird, die auf Dauer vielleicht, da muss man auch nicht mehr so bekannt sein. Das ist vielleicht auch noch mal so eine Sache. Ne? Man muss halt nicht mehr Superstar in dem eigenen Land sein, sondern man hat dann auch die Möglichkeit, sich weiter aufzustellen. Ja, das stimmt. Ja, wir sind jedenfalls mal gespannt. Also wir freuen uns darauf. Jedenfalls in der 8. KW wird dann die Party steigen. Da gucken wir mal, was da kommt. Und dann nehmen wir mal den Fokus jetzt mal weg vom Vorentscheid und gucken jetzt noch mal, was in den anderen Ländern irgendwie so läuft. Vielleicht fange ich mal an. Es gibt nämlich die erste Teilnehmerin, die kommt nämlich aus Armenien, die armenische Sängerin Sirbuk. Die wird ihr Land beim 64. Eurovision Song Contest vertreten. War eine interne Auswahl und ist in der Sendung Love Jericho, das heißt Guten Abend, ist sie vor kurzem vorgestellt worden, ist 24 Jahre und nahm bereits 2010 an der ersten Staffel von X-Faktor in Armenien teil und dort belegte sie den zweiten Platz. Und und Armenien oder das armenische Fernsehen hat jetzt Komponisten aufgerufen, bis zum 10. Januar 2019 Songs einzureichen, entweder in englischer oder in armenischer Sprache. Und da sind wir mal gespannt. Da habe ich auch schon mal so ein paar Sachen gehört, die schon sehr positiv stimmen. Aus Armenien kommen eigentlich, gut, dieses Jahr, den fand ich ein bisschen langweilig, aber ansonsten so, wenn man so RMP3 oder so nennt, selbst die Iveta, die ja zwischen Deutschland und Armenien ja irgendwie lebt und in Armenien auch ein großer Superstar irgendwie halt ist, die hatte ja auch einen ganz tollen Beitrag. Also aus Armenien kommen schon ziemlich gute, auch sehr moderne Songs. Da könnte es auch mal sein, dass vielleicht mal da auch mal ein ESC stattfindet. Und gut, mit Sirbuk haben sie da, glaube ich, jetzt schon mal ganz gute Teilnehmerin, glaube ich, genau, auserkoren. Also, glaube ich auch. Schauen wir mal. Es gibt in diesem Jahr sehr, sehr, sehr viel, nicht so viele interne Auswahlen. Also ich habe jetzt noch Aserbaidschan am Schirm, Belgien, Irland, Niederlande, Österreich. Da wird ja auch gerade gesucht. In der Schweiz, die ja so ein bisschen unseren Auswahlsystem nicht kopieren, aber auch eingekauft haben von der Firma aus Hamburg, und Zypern wird wieder intern auswählen. Es gibt, ich glaube, diesmal extrem viele Vorentscheide. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das alles gucken soll, von Großbritannien angefangen bis Australien. Du hattest doch mal so eine Liste im Slack. Ja, genau, es gibt eine Liste, aber die ist mega lang. Also es sind so echt viele. Von Albanien macht einen Vorentscheid, Island, Georgien sowieso, also Norwegen, Montenegro, Malta, Litauen, Lettland, also alles Mögliche. Frankreich macht auch wieder einen Vorentscheid. Die machen Destination Eurovision. das zweite Mal. Diesmal alle Sendungen live. Das wird sehr, sehr spannend, glaube ich. Und ja, und es gibt noch einige, wo es noch nicht bekannt ist. Also da sind so einige Länder, die das noch nicht so wissen, wie sie entscheiden werden. Also Griechenland zum Beispiel oder Moldau oder Polen. Bei Russland weiß man auch mal nicht, machen sie einen Vorentscheid oder machen sie eine interne Auswahl. San Marino wissen wir jetzt ja endlich, dass sie teilnehmen wollen, nicht wahr? Aber wir wissen noch nicht den Modus. Bei Weißrussland gehe ich mal von aus, dass sie einen Vorentscheid machen werden. Sie haben bisher sonst ja auch immer einen Vorentscheid gemacht. Außer sie haben am Ende mal gesagt, wir wechseln den Künstler oder den Titel nochmal aus, weil das passt uns nicht. Ansonsten wird das eine sehr, sehr eine Saison, die mit sehr vielen Vorentscheiden daherkommen wird. Also über die Hälfte der Teilnehmer wird in Vorentscheiden ausgewählt. Aber da gehen wir doch mal am besten noch mal ganz kurz aufs Melodiefestival, nämlich sehr gerne. Die Mutter aller Vorentscheide. Die Mutter da aller Vorentscheide. Da hat es ja auch schon jetzt die Bekanntgabe der einzelnen Künstler gegeben. Da brauchen wir jetzt nicht alle durchzugehen, aber da sind ja einige sehr alte Bekannte. Das ist nichts Neues beim Vorentscheid, weil da ist es eher so, dass manche irgendwie 6-7 Mal sogar antreten, bis es dann mal irgendwann klappt. Ich glaube, 27. November wurde das, diese Line-Up irgendwie bekannt gegeben. Du hast es, glaube ich, live irgendwie verfolgt, diese Pressekonferenz, genau, ne? Genau, ich habe sie live gesehen. Paar bekannte Namen sind dabei, unter anderem Anna Bergendahl, die leider, ich glaube, sie ist eine der wenigen schwedischen Teilnehmer, die im Halbfinale ausgeschieden sind. Und sie hat jetzt sich einen neuen Musikstil sage ich mal so. Ne? Sie hat jetzt einen neuen Musikstil irgendwie für sich entdeckt. Sie ist so ein bisschen Country, nicht Country, aber so Country-Folk-mäßiges, so ein bisschen auch so, ja, ich weiß nicht mehr, das kann man so schlecht bezeichnen. Ich finde immer, sie macht sehr, sehr amerikanisch angehauchten Country mit Pop-Einflüssen. Also das ist sehr, sehr spannend. Bei ihr glaube ich, dass das, wenn das Lied gut ist, der Titel ist auch von Thomas Gison geschrieben. Der macht ja selten. Der macht ja mal selten was. Ganz selten. Ja, der hat die meisten Titel diesmal auch dabei, ich glaube 4 Stück. Sie ist, glaube ich, jemand, der sehr, sehr interessant sein könnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, sie ist jemand, wenn sie den guten Song hat, durchaus Chancen hätte zu gewinnen. Also du hast mir ja neulich mal so einen Link zugespielt und wenn man den Beitrag von 2010, wo sie eben halt dann im Semifinale rausgeflogen ist, da muss man eigentlich sagen, fast einer der besten schwedischen Beiträge der letzten Jahre fliegt ausgerechnet raus, aber das liegt ja auch am allgemeinen Geschmack der ESC-Gemeinde. Ich komme immer noch nicht so drauf, vielleicht kann mir mal jemand helfen, dieses Lied von 2010, was sie gemacht hat, da hört sie sich an wie so eine Sängerin irgendwie aus den 70er Jahren. Vielleicht kann mir da mal jemand helfen. Also da hat sie so eine ganz bestimmt, wo ich so dachte, ah ja, genau, die hört sich genau so an. Und jetzt diese neueren Sachen von ihr, da klingt sie komplett anders. Also ja, wie du schon sagst, das war so Country-Pop und so. Also richtig gut, wo man dann so denkt, ja, mal gucken, was da kommt. Sie hat ja da irgendwie mitgeschrieben in dem Song Ashes to Ashes, dass sie dann beim Melfest da irgendwie, also bin mal gespannt. Also in den letzten Jahren waren ja immer so diese großen Namen, die sind ja alle mal rausgeflogen. Da war ja auch mal Loreen dabei, auch Christa Siegfrieds irgendwie, die sind ja alle irgendwie rausgeflogen. Mal gucken, ob sie auch zu diesen Teilnehmern gehört, die es noch nicht mal ins Andra Chansen irgendwie schafft. Also es gibt so eine Vorendrunde sozusagen, wo der Drittplatzierte da nochmal so eine zweite Chance bekommt, in einer weiteren Show sich für das Finale zu qualifizieren. Und selbst das hat dann bei diesen großen Namen irgendwie in den letzten Jahren dann auch irgendwie nicht so ganz geklappt. Aber gut, Anna Bergendahl habe ich so gedacht, ja super, da freue ich mich jedenfalls drauf. Ja, dann gibt es jemanden, der vielleicht nicht so, also das ist kein Favorit oder so, aber sie hat schon mal mit dem ESC teilgenommen. Araya Saijonmaa ist Finnland-Schwedin, hat den 12. Platz 1987 in Brüssel belegt mit Höck Öve Horvet. Nett, sie ist ja eher so Schlagersängerin, würde ich das eher einschätzen. Ich glaube nicht, dass sie gute Chancen hat, weiterzukommen, weil sowas in der Regel nicht so gut funktioniert. Dann haben wir jemanden, den du auch noch bestimmt noch kennst, und zwar Nano. Genau. Nano. Mhm. Der hat jetzt einen neuen Song, der heißt Chasing Rivers. Der war ja ziemlich hoch gewertet auch von den Fans auch. Also der war ja auch lief ja auch in den deutschen Radios. Das war ja so total ungewöhnlich. Und ich glaube, er hat auch eine gute Möglichkeit, in den Kreis des Finales zu kommen. Da müssen wir mal sehen, wie der Song ist. Der ist von Joy Depp geschrieben, auch von Thomas Gison lustigerweise wieder. Und Lissy Kappel, die schreibt auch Songs fürs Mailfest. Also er könnte da auch sehr, sehr interessant sein. Ja, beim letzten Mailfest hatte er so einen Song, der so ähnlich war wie das, was die Bulgaren dieses Jahr irgendwie, genau, Hold On. Und das war schon auch sehr, sehr modern, soulig. Also ist übrigens auch einer von den Titeln, die ich immer auch noch so in meinen Playlists irgendwie habe. Also höre ich auch immer noch wieder gerne. Dann haben wir Victoria, die hat ja auch, ich glaube, auch schon mehrmals beim Mailfest teilgenommen. Hat auch immer so komische glitzernde Kostüme an oder mal so einen blinkenden Anzug und so. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass sie dabei ist, aber sie ist ja auch bei den Fans immer sehr, sehr beliebt. Ich kann mit ihr nicht so viel anfangen, aber da gucken wir mal, was da passiert. Ja, sie schwächelt live immer so ein bisschen. Ja, genau. Also genau. Sie hat, ich glaube, nee, vorletztes Jahr war das, komm jetzt auf den Namen gerade nicht, wo sie sich da auch in dem Bett da rumregelte. War genau, das jetzt letztes genau. oder vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr, glaube ich. Vorletztes Jahr und da war sie eigentlich schon wirklich auch Favoritin. Und ich glaube, in der Vorrunde hat sie sich ganz gut geschlagen, dann war sie, glaube ich, auch im Finale und da ist sie ja so richtig abgekippt. Da war dann irgendwie auch eine so eine Stelle, wo sie auch richtig mit der Stimme abgestürzt war und das Thema war dann durch und also das war wirklich, wo man so dachte, oh nee, ne, jetzt, es war wirklich schon so, dass man dachte, oh ja, das könnte vielleicht was werden und es macht manchmal, die paar Sekunden machen manchmal den Unterschied, ne? Genau. Dann haben wir Margaret, die eigentlich Polin ist und auch beim polnischen Vorentscheid teilgenommen hat. Sie hat es dieses Jahr ja auch versucht. Und die hat auch nicht so wirklich überzeugt. So live hat sie auch immer Problemchen gehabt. Ich glaube auch nicht, dass sie gute Chancen hat, da reinzukommen, also weiterzukommen. Also das werden wir mal sehen, aber ich halte nicht so viel davon. Was sagst du dazu? Ja, also wüsste ich jetzt auch im Moment, also müsste man abwarten, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Dann haben wir Dolly Style. Ich glaube, die haben jetzt, ich glaube, das dritte Mal oder das vierte Mal sind die jetzt dabei. Das ist diese Manga, nicht Manga, aber diese Anime-Band, die, ich glaube jetzt sehr oft ihre Sängerin gewechselt hat. Die haben mehrmals ihre Sängerin gewechselt. Und jetzt heißt der Song Habibi. Da bin ich ja mal gespannt, aber ich halte nicht so viel davon. Ja, das ist so eine Geschichte, wenn sie so einmal läuft, ne? Dann ist es irgendwie okay. Ganz witzig. Aber wenn die eigentlich im Grunde gefühlt jedes Jahr irgendwie auftauchen, dann denkt man so, ach komm Leute, ne? Also so, ja, also. Dann haben wir Jon-Henrik Fjällgren, der macht Joik. Der war Gewinner des norwegischen Supertalents. Nicht norwegischen, Entschuldigung, schwedischen Supertalents, nicht Norwegen. Schwedischen Supertalents. Und er hat eine Farbe, die ich interessant finde. Er hat ja immer mal, er hat immer ganz gute Platzierungen beim Mailfest gehabt. Also von daher kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Wenn der Song gut gemacht ist, dann ist er auch jemand, der durchaus Chancen hätte. Dann habe ich noch, also den kennt ihr vielleicht nicht, aber ich kenne ihn ganz gut. Das ist Martin Stenmark. Den habe ich so, ich hatte ja mal eine Sendung über skandinavische Rock- und Popmusik und da kam er sehr, sehr oft vor, weil er sehr, sehr gute Songs gemacht. Also er hat auch den Song mitgeschrieben und ist sehr, sehr spannend. Also ich glaube, da kann auch was Gutes kommen. Er war ja auch schon mal beim Mailfest, ist so ganz neu ist er da auch nicht. Und ich glaube, wenn der Song gut ist, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, du hast noch nicht so viel von ihm gehört, aber nee, der sagt mir jetzt im Moment nichts, nee. Genau, aber ich kenne ihn ganz gut durch meine Sendung. Ich habe mehrere Songs auch von ihm gespielt in meiner Radiosendung und das ist ein sehr, sehr interessanter, interessanter Typ mit einer interessanten Stimme. Dann haben wir jemanden, der auch nicht bekannt ist, aber der Songschreiber ist vielleicht interessant. Und zwar heißt der gute Mann Omar Rudberg. Und der Song heißt Um Igen. Es sind diesmal auch sehr, sehr viele Songs dabei. Das hatten wir in den letzten Jahren auch so nicht. Und zwar ist der unter anderem von Robin Stjernberg mitgeschrieben, dem Teilnehmer, den ESC-Teilnehmer, der auch, ich glaube, der erste Teilnehmer sogar, der aus den anderen Schanzen gewonnen hat. Ne? Das Melodie- ja, 2013, glaube ich, genau, ne? Wo sie dann, genau, wo der ESC in Schweden war. Genau. Mhm. Da hat er den Song mitgeschrieben. Dann haben wir noch Lisa Ajax, Gewinnerin von Schweden sucht den Superstar. Ja, das ist immer irgendwie ein Problem. Sie hat immer live immer so ein paar Probleme, finde ich. Dann haben wir noch jemanden, der aus dem letzten Jahr auch noch bekannt ist, unter anderem Jon Lundvik, der so eine, ja, so eine My Turn hieß der Song, den er beim Melodiefestival hatte, der so ein bisschen nach Dieter Bohlen klang. Ja, also das weiß ich auch nicht. Also das ist auch immer so ein bisschen nicht etwas, wo ich positiv gestimmt bin. Und dann haben wir ganz lustigerweise auch noch mal eine Tanzband-Band. Avinghana, die auch schon mal beim Mittelfest teilgenommen hat. Aber ob wirklich Tanzbandmusik, also Schlagermusik aus Schweden, funktioniert im schwedischen Vorentscheid, weiß ich nicht. Also für die Schweden ist das super, glaube ich, weil die das halt auch super feiern, wenn eine Tanzbandband auftritt. Aber ich glaube, für die internationale Jury und so ist das, glaube ich, die ja auch im Finale mitwertet, ist das, glaube ich, nichts. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das Melodiefestivalen ist ja auch ein bisschen mehr oder weniger auch eine eigenständige Fernsehsendung. Das ist so ein Event, was über mehrere Wochenenden irgendwie halt geht. Und dann müssen sie natürlich auch so mehr oder weniger die Geschmäcker in Schweden auch ein bisschen abdecken. Also deswegen sind da ja auch so manchmal so ältere Teilnehmer dabei, wo man eigentlich sagen kann, ja, die sind eigentlich auch mehr oder weniger chancenlos, aber wo man da eben halt auch das ältere Publikum so ein bisschen heranziehen will. Also ist wahrscheinlich eine gute Mischung, aber wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht irgendwo eine große Überraschung zu erwarten. Also das war ja im letzten Jahr schon so ein bisschen, wo man sagt, tolle Show, eigentlich fast ein eigenständiger ESC, der eben halt national ausgetragen wird, aber so ein bisschen wenig Neues oder Modernes, also das könnte irgendwann dann auch. Ich finde es dann sehr enttäuschend, muss ich sagen. Sehr, sehr enttäuschend, die Auswahl. Es gibt sogar jemanden, der Älteste, der ist ja über 80 oder fast 90, fast über 80, 86 ist der, Jan Malmsjö, ist 1932 geboren und wird auch beim Melodiefestival dabei sein. Hat 1969, das muss man sich ja vorstellen, 1969 beim Vorentscheid teilgenommen mit dem Schlager Hey Clown. Und er wird versuchen, zum ESC zu kommen. Ich glaube nicht, dass er das wird, aber es ist immer sehr lustig, wenn ältere Herrschaften bei Melodiefestivalen auftreten, ne? Ja, das muss dann sein. Im Jahr darauf moderieren sie das dann auch. Ja, genau, ne? Genau, also genau. Wie mit Hasse Andersson. Ja, obwohl Hasse Andersson fand ich noch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, Hasse Andersson war eine coole Socke. Das Lied war auch nicht so scheiße, das höre ich immer gerne noch. Also das muss ich echt mal sagen, er ist erst ein sympathischer Typ so. Also das fand ich eigentlich ganz lustig. Aber wenn er dann noch älter wird und dann irgendwie, dass er mit einem Gehstock auf die Bühne muss, das finde ich halt dann nicht mehr so cool. Aber mal gucken. Wir werden sehen. Ja, aber man muss auch sagen, sehr viel Schwedisches auch dabei, ja, nicht nur Englisch. Genau. Nicht? Also da trauen sie sich auch ein bisschen was. Also haben wir ja vorhin gerade schon gesagt, Schwedisch ist ja nicht unbedingt jetzt eine Sprache, es ist eine Sprache, die sich anbietet für Musik, also weil sie sehr melodisch auch ist. Also insofern, sind wir mal gespannt, was die Kollegen von SVT da irgendwie auf die Beine stellen, ne? Ja, man konnte, ich glaube, seit letztem Wochenende dann auch sich sogar schon die Songs anhören beim Esti Laul in Estland. Vorher haben wir ja schon mit Spannung erwartet, da gibt es einen Song, der sogar auf Deutsch irgendwie gesungen wird. Wo sind die Katzen? jetzt habe ich mir das dann mal auch angehört und ich muss eher sagen, Wer so ein bisschen sich auch mit der neuen deutschen Welle auskennt, also nicht mit Da, Da, Da, was ja noch irgendwie gut produziert ist, sondern eher so mit Fred vom Jupiter oder Wissenswertes aus Erlangen, so in der Richtung irgendwie ist das passiert. Und der Clip ist dann auch, da hat dann jemand so ein Katzenkostüm und tanzt einmal da so an der Bushaltestelle irgendwo in Estland oder ist da irgendwie mit so einem Wäscheständer in so einem Treppenaufgang irgendwie da zu Gange und ja, und wie war das? Wir kratzen, bis der Tierarzt kommt, ist dann irgendwie hauptsächlich die Lyrics. Also es ist irgendwie so ein bisschen, wo man so denkt, ja, also wer zum Beispiel dieses von Serdar Verdrutschka irgendwie kennt, dieses 77 Ailulu irgendwie, das ist ja irgendwie halt auch so ein Quatschlied, aber das ist halt einfach auch geil produziert und ein sehr schönes Partylied und eigentlich so ein bisschen auch komprimiert das, was den ESC ja auch so ein bisschen ausmacht, genau. Nämlich Freude und Spaß. Und oder Wadde Hade Dude Da ist halt auch ein Quatschlied, aber wirklich auch gut produziert. Und da muss man dann sagen, wo sind die Katzen, ist dann halt eher so ein Song, wo man so denkt, ja, also liebe Leute, nee, bitte nicht. Wenn man sich die Line-Up irgendwie so anschaut, also es hat auch viel Schönes, aber auf der anderen Seite muss man da mal auch ganz ehrlich sagen, ja, also aus Estland sind schon mal spannendere Sachen irgendwie halt das gekommen. Stimmt. Hast du dir mal so ein paar Sachen da irgendwie angehört? Einer ist sogar bekannt, den kennt man sogar aus dem Melodiefestival, Viktor Krohn. Der war auch ein paar Mal beim Melodiefestival in Schweden und hat jetzt einen Song, der sich Storm nennt. Und der auch von Rick Ester. Ja, Rick Ester. Stickrester heißt er. Geschrieben, mitgeschrieben worden ist. Der ist nicht so ganz so schlecht, aber wir kennen bessere Sachen von ihm, finde ich. Aber gut. Ansonsten ist das sehr, ich finde die Auswahl sehr mau. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist nicht so. Da gibt es jetzt keinen Song, der mich jetzt schon jetzt so casht, wo ich sage, das ist das Ding, was gewinnen könnte. Das habe ich diesmal da beim SD Laul überhaupt nicht. Also wir setzen auch mal die Shownotes dann mit dazu, dann könnt ihr euch das mal auch anhören. Ich gucke jetzt gerade mal, auf wen man, klar, natürlich muss man sich dann, wo sind die Katzen, einmal anhören, damit man sich dann auch ein Urteil irgendwie bildet. Aber ich glaube nicht, das ist etwas, was dann tatsächlich irgendwie wirklich Chancen hat. Ich gucke jetzt gerade mal, Inga zum Beispiel war das, nee, Inga war das doch, Inga war es, doch. Inga hattest du, das war fandest das? Du ganz gut. Das weiß ich noch. Das war so ein bisschen, nee, Inga, nee, warte mal, wie hieß die denn? Ich bin hier irgendwie gerade auf so einem ganz ach so, es gibt einmal, das kann man sich vielleicht dann mal anhören, die beiden Teilnehmer von 2013 und 2014, nämlich die Tanja und die Birgit. Die Birgit kennt man noch 2013, die ist ja mit einem dicken Babybauch noch irgendwie aufgetreten in so einem langen weißen Kleid, hatte eine ganz schöne Ballade und die Birgit hat ein Jahr später mit so einer mit sehr gewagten Tanzperformance und so ist sie da irgendwie aufgetreten. Ich hatte erst hatte ich gedacht, habe ich nochmal nachgeguckt, ist die nicht in Slowenien aufgetreten? Nee, das war Estland. Und die haben so eine Jazznummer, High Heels in the Neighborhood, was sich am Anfang ganz schön anhört, aber so ab der Hälfte ist es dann auch so, dann wird dann einfach nur noch so der Refrain immer und immer wiederholt. Aber wie gesagt, das sind da so, glaube ich, dann die bekannteren Teilnehmer, die da so dabei sind. Jetzt gucke ich noch mal. Also Inga Coming Home war wirklich gut. Das haben wir so ein bisschen verglichen, wie das dänische Vorentscheid. Genau, nee, ich war jetzt eben bei einer anderen. Das ist so mit so einer Ukulele irgendwie halt so, das ist auch so das ist so Richtung Andy McDowell irgendwie halt, geht das so in diese Richtung, also auch irgendwie ganz nett. Und jetzt gucke ich noch mal irgendwie, ob mir da dann diese von Cardia Belief ist auch noch so eine ganz okay Nummer, aber dann wird es dann auch sehr, sehr schnell dann auch mau. Es sind auch ein paar estnische Sachen auch dabei, nicht so wahnsinnig viel. Vieles ist in Englisch und ja, also das meiste kann man sich dann da wirklich auch dann auch nochmal anhören. Aber wie gesagt, es ist jetzt irgendwie nicht unbedingt etwas, wo man sagt, boah, da sind jetzt das, der Knaller ist dabei und der Knaller ist dabei. Also insofern, das ist dann irgendwie auch so eine Geschichte. Der estnische Vorentscheid, gucke ich jetzt gerade nochmal, hat auch zwei Semifinals und ein Finale, findet am 26. Januar einmal statt, dann am 2. Februar und das große Finale findet dann am 16. Februar statt, der Esti Lau nennt sich das. Wir verlinken nochmal in den Shownotes dazu. Genau. Ja, dann haben wir noch einen kleinen, was heißt kleinen Vorentscheid. Die Franzosen, die haben jetzt auch mal ihre Liste veröffentlicht, die ganz spannend ist. Und ich glaube, diesmal sind da auch ein paar Sachen dabei, die ganz gut sind. Also ich glaube, das wird wieder ein sehr, sehr spannender Vorentscheid. Beide Vorentscheide werden ja, also der Vorentscheid wird live ausgestrahlt. Das erste und das zweite Halbfinale ist diesmal live und nicht aufgezeichnet. Es sind keine so sehr bekannteren Namen. Ich kannte jetzt gar keinen von denen, aber es sind sehr, sehr interessante Sachen dabei. Aysat zum Beispiel, die mit Comment en Grande ein französisches Lied haben wird. Da gibt es andere Singles von ihr, die sehr, sehr spannend sind. Ich habe zum Beispiel Emmanuel Moi mit La Promesse. Das ist auch das Versprechen. Den Song gibt es schon. Den kann man sich auch sehr, sehr gut anhören. Macy mit Olala. Scheint auch eine Nummer zu sein, die ganz gut ist. Und Hugo. C'est qui me blaise. Ich kann kein blaise. Ja, was mir wehtut. Den Song gibt es auch schon, den kann man sich auch schon online anhören. Also es hat eine sehr, sehr gute Tendenz, würde ich sagen. Also die ganzen, ich habe ein paar Sachen angehört, auch Lautner scheint ganz gut zu sein. Also ich glaube, da wird es sehr, sehr spannende Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sein. Und es gibt, glaube ich, also wenn ich jetzt das mal so interpretiere, mit Bilal Hassani einen Song, wo Madame Monsieur mitgeschrieben hat. Der nennt sich Roy. Also Roi, König. Das könnte interessant werden, weil er ist glaube ich, ein androgyner Typ so. Also man weiß nicht genau, ob er er oder sie ist. Und damit spielt er auch und das könnte auch interessant werden. Also da lassen wir uns mal überraschen. Aber vom Feld her, was man sich denn bisher anhören kann, kann ich sagen, das wird, glaube ich, wieder ein richtig guter Vorentscheid. Ja, also in den letzten Jahren hat ja beim französischen Fernsehen da auch ein ziemlicher Umbruch ja irgendwie stattgefunden, wenn wir immer uns noch an Twin Twin irgendwie erinnern oder ähnliche schlimme Dinge, die aus Frankreich da irgendwie kamen, wo man dann so dachte, sag mal, das ist jetzt nicht euer Ernst und so. Und im letzten Jahr hat man da wirklich, ich glaube, das war doch irgendwie seit den 70er Jahren oder so, gab es glaube ich keinen Vorentscheid mehr oder seit den 80ern. Und das hatte man dann endlich irgendwie wieder gemacht. Und die haben das, die haben mir, glaube ich, die Vorrunden waren immer aufgezeichnet und das Finale war dann irgendwie live. Und also die Show war jetzt nicht besonders doll, aber es war eben halt durch die wirklich gute Dichte an guten Titeln wurde das ein bisschen aufgehoben und es war sehr unterhaltsam. Mein Französisch hält sich da auch sehr in Grenzen, aber ich bin einfach gut unterhalten worden von diesen drei Sendungen. Konnte man sich gut anschauen, war dann irgendwie auch, ich glaube, Amir war ja dann in der Jury, Gamon hat das dann moderiert. Also das war wirklich eine gute Sache und ich glaube, da kann man sich schon wieder, also wer sich Vorentscheide beim ESC anschaut, der sollte, glaube ich, dann auch so ein bisschen den Französischen ein bisschen im Auge behalten. Das wird, glaube ich, eine sehr gute und runde Geschichte dann auch. Genau, der wird auch wieder im Kabelfernsehen ausgestrahlt, davon gehe ich mal aus. Die haben sie nämlich bei TV5 Monde ausgestrahlt, den man auch im deutschen Kabelnetz sich angucken kann. Also von daher. Hast du die Daten? Die finde ich jetzt gerade im Moment nicht. Hast du die Daten? Da gibt es noch kein Ach so, okay. Es gibt noch kein Datum dafür. Das war letztes Jahr irgendwann so Ende Januar, Anfang Februar, so, glaube ich. Irgendwie so um den Dreh irgendwie war das, ne? Genau. Also lohnt sich und mit Madame Monsieur, auch wenn die jetzt im Endeffekt nicht so wahnsinnig toll irgendwie abgeschnitten haben, was mich eigentlich ein bisschen gewundert hatte. Aber das war eine sehr, sehr gute Nummer, also hatte ja auch inhaltlich wirklich ein bisschen was zu sagen. Also da haben sie schon irgendwie ganz gut vorgelegt. Und auch die, die so Zweiter, Dritter, Vierter geworden sind dann letztes Jahr im Finale in Frankreich, hätten sich in Lissabon auch gut sehen und hören lassen können. Also insofern war das irgendwie eine gute Sache. Ne? Also da war es sehr, sehr schwierig, überhaupt einen Favoriten zu wählen, weil das sehr, sehr viele gute Songs waren. Also das wird wahrscheinlich dieses Mal auch wieder so sein. Also sehr, sehr gut, was das französische Fernsehen dort macht. Also da können sich andere Anstalten eine kleine Scheibe von abschneiden, ne? Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Ja, und das ist auch jetzt nicht irgendwie einen Zugang zu den Vorentscheiden zu bekommen, ist nicht nur ein Privileg für Podcaster, die über den Eurovision Song Contest irgendwie berichten, sondern es gibt schon im Internet immer irgendwo so Livestreams und die Betonung liegt auf irgendwo. Und da haben wir uns ja im letzten Jahr oder in der letzten Saison auch überlegt, da machen wir mal auf unserer Seite escgreenroom.de eine Streaming-Seite. Und wenn an den Wochenenden Vorentscheide sind oder so, dann braucht ihr nur immer auf diese Seite zu gehen. Die wird an dem Abend auch jeweils, werden die Streams auch aktualisiert, falls es nochmal auch Alternativstreams irgendwie gibt. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, euren Lieblingsvorentscheid in ESC-Land auch mitverfolgen. Ein bisschen schwieriger ist es immer von der BBC einen Livestream zu bekommen, weil die das meistens dann nur ermöglichen, dass man sich das in Großbritannien anschaut. Aber auch da gibt es dann Mittel und Wege und wir versuchen da auch Streams zu bekommen. Also guckt einfach mal auf unsere Seite escgreenroom.de auf dem Link Stream und da gibt es eine Seite. Wir haben schon so ein paar Termine aufgelistet, damit ihr auch immer auf dem Laufenden seid, wo ihr dann den einen oder anderen Vorentscheid oder Festival, es ist ja zum Beispiel in Italien, gibt es ja das Sanremo Festival, was eigentlich nur als Abfallprodukt den Sieger daraus irgendwie zum ESC schickt oder den Zweitplatzierten, ist ja auch schon vorgekommen, weil die Sieger keinen Bock auf den ESC hatten und das kann man sich dann irgendwie halt auch anschauen, also da machen wir so eine kleine kleinen Zusatzservice zu unserem Podcast sowieso. Genau. Ja. Dann waren wir und nicht waren wir, sondern haben wir uns in Junior Eurovision, die Kinderversion des ESC irgendwie halt angeschaut, den gibt es nämlich auch. Der hat in diesem Jahr im weißrussischen Minsk stattgefunden. Am 25. November konnte man auch im Internet irgendwie sich anschauen. In der, wo hätte es anders sein sollen, in der Minsk-Arena. Und wir können ja ein bisschen vorgreifen. Roxana Węgiel aus Polen hat mit dem Song Anyone I Want to Be gewonnen. Ja, wollen wir vielleicht gleich mal zur Siegerin? Eine Siegerin, die ich nicht ganz verstanden habe. Hat dir das gefallen? Ich sag mal so, die ganzen Songs, es waren nicht viel, also live waren dann doch ein paar Sachen, gute Sachen dabei. Man konnte ja online abstimmen diesmal und die Jurywertung gab es auch und die Jury hat sehr, sehr viele Sachen hochgewertet, die sehr, sehr mainstreamig waren. Also sehr, sehr extrem mainstreamig, vor allem Australien zum Beispiel und andere Länder. Und dass Polen gewinnt, damit hätte ich überhaupt null, nada gerechnet, überhaupt nicht gerechnet. Also das war so unvorhersehbar, das war, weiß ich nicht, also das war von der Show her okay, die Moderation fand ich eher unterirdisch. Also erstmal bei den Moderatoren, ich gucke gerade mal, Eugen Perlin, das ist irgendwie ein weißrussischer Journalist und Fernsehmoderator, Helena Meray und Zena, das waren zwei Mädels, da habe ich erstmal so gedacht, fand ich völlig überflüssig, also die beiden Mädels alleine hätten das glaube ich auch gut gemacht, wo ich immer so gedacht habe, was will der alte Sack da, also der wird wahrscheinlich sogar jünger sein als ich, aber wo ich dann auch so denke, das ist eine Kinderveranstaltung und dann muss das irgendwie eher jugendlichere Moderatoren irgendwie moderieren. Also die Die Show selber vom Junior Eurovision hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr professionalisiert. Das ist ja schon auch sehr nahegehend an den Erwachsenen-Contest. Also ist auch, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, weil es wahrscheinlich Weißrussland war, es war auch jetzt nicht so über, es war mit Sicherheit nicht ausverkauft. Und in den vorderen Stehreihen waren dann auch so Tänzer engagiert. Kinder, getanzt haben. Ich glaube, das war auch so ein bisschen für das Fernsehbild, weil ja in diesem ESC-Umfeld sind natürlich auch sehr viele Männer oft dann auch da zugegen. Und da wollte man dann wahrscheinlich für die Kamerafahrten dann auch eher jüngeres Publikum dann auch einfangen. Sehr befremdlich war das für mich. Weil es halt überhaupt nicht realistisch war. Ich hatte ja auch die Probenvideos gesehen, da war diese Schar von Kindern schon dort und hat dann immer mitgetanzt, wenn die aufgetreten sind. Das war ja auch schon in Malta zum Beispiel beim Junior Eurovision Song Contest so, dass dann da ganz viel getanzt wurde, wo ich mir gesagt habe, was soll denn das? Niemand tanzt dann überall dazu. Also diese ganze Produktion ist ein bisschen fragwürdig, aber gut, es ist Kinderfernsehen. Aber es gab eine LED-Wand, also sehr, sehr große LED-Wand, die auch sehr, sehr viel genutzt worden ist, manchmal positiv, manchmal negativ. Vor allem bei Italien fand ich das ganz nett. Die haben super gesungen, die zwei, fand ich, das Duett. Es gab auch ein paar andere Künstlerinnen und Künstler, die ganz gut waren. Irland fand ich auch sehr interessant, den zotteligen Jungen aus Irland, der eine sehr lustige Nummer, die hieß I-O-U oder I-O-U hatte. Und das Video vor allem war ganz gut, weil da zwei ESC-Teilnehmer und eine Gewinnerin, Niamh Kavanagh, und der Teilnehmer vom letzten, von diesem Jahr dabei war im Video. Und es gab viele eigentlich ganz gute Songs, aber die Show selber und den Gewinner, konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Also ja, man hat, finde ich, einen guten Vergleich jetzt auch gehabt, weil man hat ja in diesem Jahr beim ESC in Lissabon, hat man ja auf LEDs verzichtet. Da hat man ja erst gedacht, ja, und wie wollen die das jetzt irgendwie bespielen? Das hatte dann zur Folge, dass sich die Delegationen wirklich irgendwas überlegen mussten, dann irgendwas Ansprechendes auf die Bühne zu bringen. Und das haben eigentlich fast alle sehr gut gemacht, weil sie eben halt nicht diese großen LED, also diese großen videobespielbaren Bühnen und Hintergrund-Displays hatten. Also selbst bei Michael Schulte war es ja auch so, da hat man so eine aufblasbare schwarze Wand irgendwie aufgestellt und hat das dann mit so einem Video auch bespielt. Und und das hat irgendwie diesen ESC sehr, sehr vielfältig gemacht. Und man hat jetzt bei dem Junior Eurovision irgendwie gesehen, jetzt hatte man ähnlich wie in Kiew 2017 große LED-Wand. Und dann haben sie dann ganz oft irgendwie, einige hatten Tänzer dabei, einige waren dann alleine auf der Bühne und es war dann eigentlich teilweise so ein bisschen langweilig, weil manchmal zwei, drei Acts hintereinander waren, wo eigentlich im Grunde auf der Bühne nichts passierte. Und das war dann sehr schnell irgendwie eintönig und deswegen kann man da fast den Aufruf schon machen, irgendwie lasst es eher mit der LED-Wand, lasst die Delegation sich lieber ein bisschen mehr irgendwie aussuchen, ne? Also das wäre so ein bisschen auch mein Aufruf dazu. Ich glaube, das kommt echt drauf an. Also LED kann auch sehr, sehr positiv auf Songs reagieren. Also ich nehme mal Finnland, Finnland Paradise Oscar zum Beispiel mit der Weltkugel im Hintergrund, wo das halt auch sehr, sehr gut gewirkt hat. Das kommt immer, glaube ich, auf den Song an und wie das der Künstler nutzt. Das muss nicht. Ja, aber ich glaube, es ist halt immer so ein bisschen, es ist ja einfach, so eine LED-Wand im Grunde zu bespielen. Also dann muss man sich ja nicht mehr irgendwas überlegen, wir bauen jetzt noch irgendwas oder so. Die maltesische Vertreterin dieses Jahr in Lissabon hatte dann auch so eine Kabine, die dann so LED bespielt war oder so. Da musste sich dann wirklich jeder irgendwie was überlegen. Und das war so ein bisschen, fand ich beim ESC in Kiew 2017 so fad, dass dann irgendwie sich teilweise fast jeder Auftritt sich irgendwie gleich, also selbst auch Levina war im Grunde auch stinkend langweilig, genau. Von der Performance. Genau. Ne? Also es muss halt immer zu dem, also die LED-Wand ist jetzt nicht unbedingt negativ, aber sie muss halt vernünftig damit bespielt werden und dann und auch gut zum Song passen. Dann ist das hat, also ich meine, Michael Schulte war ja auch eine projizierte Sache, ja, die extra dafür gemacht worden ist, aber es hätte auch auf einer LED-Wand funktioniert, sagen wir es mal so. Das muss nicht immer negativ sein, aber das muss halt von der Delegation auch richtig genutzt werden. Ja, dann kann man das auch machen. Aber wenn man das halt nicht nutzt und dann nur auf die LED-Technik sich verlässt, dann ist es glaub ich, falsch. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Ja. Hattest du einen Favoriten? Ja, Irland. Unter anderem Irland fand ich gar nicht ganz gut. Auch Kasachstan hatte ich eigentlich gedacht, die könnten mehr, weil die waren stimmlich live richtig, richtig gut, fand ich. Die hatte auch so einen ganz anderen Song als die anderen. Also ich glaube, Kasachstan ist da eine schöne Bereicherung. Vielleicht werden wir sie auch beim normalen ESC sehen. Mal gucken. Da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die so eine neue Farbe reinbringen. Und das haben sie ja auch beim Junior Eurovision Song Contest gemacht. So eine neue Farbe reingebracht, die es so in der Form vorher nicht gab. Und ich glaube, da kann Kasachstan, glaube ich, ganz gut punkten mit. Also ich habe jetzt gelesen, die EBU vertagt jetzt die Entscheidung, dass Kasachstan mitmacht bis Sommer 2019. Aber man hat sich da jetzt wohl schon so ein bisschen mal damit beschäftigt, dass man Kasachstan vielleicht auch beim ESC teilnehmen lassen könnte. Mir hat der Clip sehr gut gefallen damals von Kasachstan für den JESC. Fand ich dann auf der Bühne dann leider ein bisschen lahm, also weil das dann eben halt so ein bisschen verloren hatte. Aber trotzdem schönes Debüt. Ich finde sowieso insgesamt, obwohl das Kinder waren, muss man ja auch immer wieder dazu sagen. Also wenn wir jetzt irgendwie beim ESC die Künstler auch teilweise manchmal sehr scharf bewerten, dann muss man dann sagen, okay, das sind dann aber auch schon Erwachsene. In dem Falle sind das halt Kinder und oder wirklich dann nur Heranwachsende. Da sind schon wirklich richtig gute Talente dabei. So richtige stimmliche Ausfälle, fand ich, gab es irgendwie jetzt nicht. Ich fand leider letzte geworden die Waliserin irgendwie ganz nett, weil ich dieses mit diesem, ja, wie nennt man das, dieses mit dieser Gitarre da immer dumm, dumm, dumm, dumm, das fand ich irgendwie wirklich sehr gut. Die Tanzperformance fand ich ein bisschen sehr steif. Was ich noch ganz niedlich fand, ich hatte einen Tweet dazu rausgelassen, ja, toller Song, sympathisches Mädel. Und die Kleine hat dann tatsächlich irgendwie auf meinen Tweet geantwortet, sogar auf Deutsch, vielen Danke und die Woche hat mir sehr gut gefallen und so. Und also es war wirklich, ich habe dann über die Google-Übersetzung dann versucht, auf Walisisch dann zu schreiben, ja, hoffentlich hören wir von dir dann auch nochmal was. Ich habe leider keine Antwort gekriegt, wahrscheinlich war es irgendwie dann so ein Dreck, den ich da geschrieben habe, keine Ahnung. Aber das fand ich irgendwie ganz niedlich, also ich fand die sehr, sehr sympathisch. Das war so ein bisschen Rossinelli-Effekt irgendwie, eigentlich ein toller Titel, aber ich muss gerade mal auf diese Tafel gucken. Ja, 29 Punkte hat sie dann letztendlich nur gekriegt. Schade eigentlich, aber so ist halt der Geschmack. Die Französin fand ich noch ganz drollig. Also die hatten ja da so einen Move irgendwie, dann so einen ganz besonderen. Und in dem Clip ging es ja irgendwie darum, sie hat da irgendwie eine gute Freundin, die dann jetzt mit ihren Eltern in eine andere Stadt zieht und so weiter. Das war dann so auch Ukraine, dieses Mädel mit dem Megafon. Das fand ich irgendwie noch ganz gut. Kasachstan war jetzt auch, fand ich in Ordnung. Der kleine Israeli, den fand ich auch noch ganz drollig. Also der war jetzt irgendwie nicht, der hat da so sein Lied vorgetragen und das hatte auch seine Berechtigung. Also das fand ich irgendwie, und die anderen sind so ein bisschen bei mir so unterm Radar gelaufen. Also Polen hatte ich überhaupt nicht da drauf. Wenn ich noch auf meine Aufzeichnung gucke, ich habe damals geschrieben so, ach ja, Avril Lavigne singt für Polen so. Sie hatte so ein bisschen so eine Optik irgendwie. Mehr ist mir dazu tatsächlich auch nicht eingefallen. Ach so, das hatten wir neulich gerade besprochen, genau, da schrieb nämlich einer bei Twitter, Malta ist die schlechtere Version von Australien. Ja, das war, fand ich auch so. Aber ich fand beide nicht, also auch Australien, wir haben das ja schon dieses Jahr beim ESC auch schon so ein bisschen gehabt, dass man so denkt, oha, jetzt muss aber Australien auch mal so ein bisschen Gummi geben und dann auch ein bisschen ja, nicht so, wie wir schon vorhin gesagt haben, nicht nur so diese typische Radioware, sondern auch ein bisschen auch einen ganz bestimmten Moment, so wie Dami Im oder Guy Sebastian oder so, so in der Machart irgendwie. Also ich fand jetzt Australien jetzt nicht so super atemberaubend, dass man sie jetzt wirklich, ich glaube, das war bei den Jurys, ne, wo sie dann auf Platz 1 war. Genau. Also das war so ein bisschen, also war nicht, nicht ganz nachvollziehbar teilweise. Toll, ne? Nee. Ja. Also alles in allem war es ein unterhaltsamer Nachmittag. Auch die Deutschen haben auch in diesem Jahr nicht mitgemacht. Das deutsche Fernsehen hat wohl ein bisschen irgendwie ein Problem mit dem Konzept oder auch mit der Professionalität der Sendung. Keine Ahnung. Ich bin mir jetzt im Moment nicht ganz sicher. Doch, ich glaube, das ist auch in den Regularien. Der Gewinner trägt dann, glaube ich, auch den JESC, glaube ich, dann nächstes Jahr aus. Ne? Ich glaube, so war das, glaube ich. Nee, das ist ja doch noch freigestellt. Nee. Aber Polen möchte wohl. Also die Meldung gibt es schon. Polen möchte gerne den Junior Eurovision Song Contest machen. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn sie sagen, ja, wir wollen, dann kriegen sie den wahrscheinlich auch. Ja, ja. Also das ist halt so Pausenakt habe ich jetzt Vorjahressiegerin Russland. Ach ja, genau, die Russin ist dann aufgetreten. Auch so, genau, was noch ganz nett war, alle Teilnehmer haben dann zusammen auf der Bühne am Ende gestanden und haben dieses Light Up, was das Thema war, da gab es auch so ein musikalisches Thema, was dann immer so in den Postkarten eingespielt wurde, da haben die zusammen gemeinsam auf der Bühne gesungen, jeder hatte dann so ähnlich wie bei Do They Know It's Christmas oder so, irgendwie jeder hatte so einen kleinen, so eine kleine Zeile, die er dann gesungen hat, irgendwie, das war eigentlich ganz nett gemacht, also obwohl das Playback war. Das hat man leider gesehen. Das war klar. Das war Playback, ja, ne? Ja. Aber das war okay. Also das fand ich jetzt irgendwie nicht bemüht oder also es fand ich gut gemacht. Da habe ich nur aufgeschrieben irgendwie bisschen fand ich da die Kameraführung dann ein bisschen unruhig. Also das hätte so ein bisschen noch besser sein können. Aber ansonsten so technisch und so weiter war das eigentlich so auch auf dem modernen Stand. Also war jetzt aber auch nicht jetzt so herausragend, dass man sich jetzt noch in 2 Jahren daran erinnern würde oder so. Also das war es jetzt dann nicht unbedingt. Also und am Ende, als man dann nochmal so eine ganz Draufsicht hatte auf die Halle, hatte ich halt wie gesagt so den Eindruck, es war nicht ausverkauft. Also es war schon sehr leer und also das war jetzt auch nicht, weil dann schon viele irgendwie dann zur Garderobe gegangen sind, sondern es war, glaube ich, insgesamt so ein bisschen überschaubar, würde ich mal sagen. Aber wer fährt auch schon nach Weißrussland? Das ist ja auch oft so, ne? Dass, obwohl es sich, glaube ich, auch lohnt, selbst in solche Länder auch mal zu reisen, sind, glaube ich, die meisten davon fernab, dann zu sagen, oh ja, ich fahre jetzt nach Weißrussland zum Junior Eurovision. Das, glaube ich, machen die wenigsten, ne? Ja. Ja, was gibt's denn noch so Schönes aus der ESC-Welt? Ich habe gelesen, dass es jetzt irgendwann im Dezember, also noch in diesem Monat, soll die erste Ticketwelle gestartet werden, dass man die Tickets für den ESC in Tel Aviv bekommen soll. Ich habe sogar auch schon eine Mail bekommen, ab Montag, den 10. ab 12 Uhr kann man, ich glaube, bis 1. März 2019 sich auch für die Akkreditierung bewerben. Wir werden mal sehen, es wird ja wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Tickets irgendwie halt geben. Ab März soll wohl da dieser Pavillon in Tel Aviv wohl irgendwie vorbereitet werden auf den ESC. Es wird ja an zwei Orten irgendwie stattfinden. Es soll also, wie gesagt, Tickets soll es im Dezember, dann soll es wohl im Februar und im April soll es jeweils eine Welle geben. Da heißt es dann immer, wer dann sich Karten holen will, dann lieber einen Tag frei nehmen und sich dann morgens ab 9 oder 10 Uhr dann an den Computer setzen und dann versuchen, in die virtuelle Schlange irgendwie zu kommen und dort irgendwie an Karten zu kommen. Meistens ist es sehr schwierig, an Finalkarten zu kommen. Deswegen empfehle ich den Leuten, Semifinale ist meistens nicht so das Ding, dann empfehle ich den Leuten, sich das Juryfinale zu besorgen am Freitag, also einen Tag vor dem ESC-Finale, weil dort wird dann einfach die gleiche Show wie am Samstag auch gezeigt, vielleicht nicht mit der Punktevergabe, die wird mitunter dann nur ein, zweimal irgendwie dann geprobt, aber da hat man dann auch so ein bisschen so einen Eindruck, wenn man da irgendwie halt hinfahren will, mal gucken, wer bei einem der beiden Deutschen deutschen Fanclubs ist, kann sich auch für Fanpakete bewerben. Dafür ist es aber wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu spät. Dafür müsstet ihr jetzt dann auch in einen der beiden Fanclubs eintreten, aber vielleicht auch mal so ein bisschen für die für spätere Jahre, denn der ESC ist ja ein jährliches Event. Ja, ich hätte noch so eine kleine Geschichte, dass Helene Fischer soll vielleicht zum ESC, also nicht Helene, sondern Helene Fischer. Da gibt es einen Beitrag von Stern.de, den habe ich jetzt gerade erst bei Stern.de am letzten Freitag, also am 7. Dezember gesehen, dass sich eine Kunstfigur, das soll wohl irgendwie eine Schauspielerin sein, von deren Identität man gar nicht so viel weiß. Der ORF wird ja eine interne Auswahl machen und Helene Fischer hat sich darauf beworben. Hat sie so ein bisschen so eine Eva Braun Ästhetik, was natürlich für den ESC in Tel Aviv natürlich wirklich ein mehr als schwierig irgendwie sein könnte. Also, wir haben uns vorhin gerade noch mal so ein Clip irgendwie auf YouTube irgendwie angehört. Den werden wir euch dann auch noch mal in die Shownotes und auch diesen Beitrag stellen. Also, ich glaube, das ist dann mehr auch so, da will jemand auf sich aufmerksam machen. Ja, das glaube ich auch. Und wir hoffen mal, dass auch die österreichischen Kollegen da auch ein bisschen besseres Feingefühl haben. Aber der ORF hat zumindest bestätigt, dass eine Bewerbung von Helene Fischer irgendwie vorliegt und sie würden das dann jetzt erstmal versuchen zu bewerten. Also ich sag mal so, ich habe den Titel gehört und sie klingt so ein bisschen wie, hatte ich vorhin gesagt, wie nicht wie Silbermond, sondern wie Rosenstolz so ein bisschen. Ja, die Kostümierung ist so 30er Jahre, so 30er Jahre, 40er Jahre. Das Lied, sie singt okay, das ist auf Deutsch, das ist alles in Ordnung, also es ist halt natürlich auch, glaube ich, vom Stern ein bisschen hochgebauscht. Aber ich glaube nicht, dass der ORF sie auswählen wird, aber es ist okay, was sie macht, auch von der Musikalität her, von daher muss man sich da noch nicht drüber ärgern, es ist halt nur ein bisschen, sieht halt ein bisschen merkwürdig aus. Ja, wir gucken mal. Wobei Österreich ja mit Kunstfiguren ja sehr großen Erfolg hatte. Also vielleicht ist da der Gedanke so ein bisschen dabei. Aber das sind wahrscheinlich eher so die Schlaglichter, die immer mal so auftauchen, um so eine ESC-arme Zeit irgendwie zu überbrücken. Wobei die geht ja jetzt gerade Gott sei Dank dem Ende entgegen. Und wir jeden Tag kommen jetzt neue Meldungen. Da ist jetzt der Vorentscheid dann und dann geplant. Und hier sind schon mal Titel und so weiter. Also da tut sich ja jetzt schon auch eine ganze Menge. Ganz kurz möchte ich noch irgendwie erwähnen, das hat man wahrscheinlich auch schon irgendwie wahrgenommen, weil es auch im Radio rauf und runter gespielt, Lenas neue EP Thank You. Wollte ich eigentlich nur noch mal erwähnen, weil es ja bei Lena so in der letzten Zeit nicht immer so ganz so toll gelaufen ist. Sie hatte ja dann auch Konzerte sogar im letzten Jahr irgendwie abgesagt, aus verschiedenen Gründen. Und zuerst hatte sie sich, bevor ihr Song Thank You auf die bekannt wurde, hatte sie so ein bei Instagram so ein Bild gepostet, mit Schlagwörtern, die man ihr in den sozialen Netzwerken auch so an den Kopf geworfen hat, die jetzt auch nicht besonders schön sind und sie thematisiert, denn dieser Song kommt so ein bisschen rüber, ja, ist so ein typischer Radiosong. Wenn man sich das dann aber ein bisschen genauer anhört, Jan Feddersen hat da auf eurovision.de da nochmal näher drauf eingegangen. Sie hat da auch ein Spiegel-Interview dazu gegeben und sie hat so ein bisschen damit zeigen wollen, dass man auch aus schlechter Kritik irgendwie auch was Gutes machen kann und dass sie sich sozusagen freut darauf, thank you for knocking me down, also dass es einen nur noch härter macht und dass man sich da auch so ein bisschen diesem Hass dann auch mal entgegen. Wir haben ja, wir reden ja manchmal auch ein bisschen kritisch über Lena, was in meinen Augen auch tatsächlich manchmal auch auch richtig ist, weil es ist, ja, weil es dann auch ganz oft, was sie so macht, auch sehr austauschbar irgendwie war. Und ich habe so ein bisschen mit diesem Song so ein bisschen den Eindruck, ja, jetzt kommt sie, glaube ich, langsam so ein bisschen auf die Spur und macht das, wo sie dahinter steht. Und das war ja schon mit diesem Song, wo sie sozusagen ihren Vater mal so mit angesprochen hat, der sich ja im Grunde genommen in ihrer ganzen Kindheit ja nicht um sie gekümmert hat. Er hatte ja dann irgendwie mal Kontakt aufgenommen, als sie dann damals irgendwie mit dem ESC und so weiter dann groß in Erscheinung getreten ist, und das wollte sie dann irgendwie halt nicht. Und sie hatte dann so einen ganz persönlichen, ich glaube bei Sing My Song hat sie das, glaube ich, dann veröffentlicht das erste Mal. Und das waren so Sachen, wo ich dann immer so denke, ja, das würde mich freuen, wenn Lena mehr so Dinge veröffentlicht, die mehr so an ihr dran sind und mehr so, so ein bisschen auch was von ihr ist und nicht so Ellie Goulding-Kopien und so weiter. Das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Und ich finde, mit Thank You hat sie da irgendwie einen super Wurf gemacht, und ich finde den Song klasse, aber ich finde es einfach auch inhaltlich klasse, was sie da irgendwie gemacht hat, und ich hoffe, dass da noch mehr in dieser Richtung von Lena irgendwie halt auch kommt. Ne? Ja, dann sind wir jetzt fast bei fast 2,5 Stunden. Ja, da wir ja aber auch irgendwie fast einen über Monat irgendwie Pause gemacht haben, haben wir natürlich eine ganze Menge irgendwie auch zu bereden gehabt, ne? Ja, ich will nochmal darauf hinweisen, also alle Episoden, die wir bisher auch zum ESC Green Room gemacht haben, findet ihr natürlich auf ESC Green Room. Man findet uns auf Spotify, Radio.de, iTunes, da könnt ihr uns sogar auch Sterne und Kommentare hinterlassen, da würden wir uns auch mal sehr, sehr drüber freuen. Und wie gesagt, nochmal an euch, vielleicht habt ihr auch einen Kommentar dazu, Politik beim ESC, und vielleicht greifen wir das dann nochmal in einen der nächsten Folgen irgendwie halt auf. Und ja, und dann sage ich erstmal soweit, ja, erstmal auch zu dir, lieber Dennis, und auch zu unseren Hörern, würde ich sagen, noch eine schöne Adventszeit. Genau, dir auch. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Unsere letzte Folge in diesem Jahr. Unsere letzte Folge in diesem Jahr, genau. Aber das nächste Jahr wird, glaube ich, umso spannender. Ja, definitiv. Und ich glaube, da kommt noch sehr viel Interessantes irgendwie auf uns zu. Wir werden uns irgendwie so wahrscheinlich Anfang bis Mitte Januar das nächste Mal wieder melden. Also wir wollen das nicht mehr so ganz, ganz genau sagen, welcher Termin, weil manchmal gibt es dann auch so Nachrichtenlagen, wo wir dann sagen, ach, wir warten jetzt lieber noch mal eine Woche, um das dann besser eingrenzen zu können für euch. Der Vorteil ist ja bei euch, ihr braucht euch nur den ESC Green Room anzuhören und dann seid ihr voll im Überblick. Ihr braucht euch nicht die ganzen Blogs und so weiter irgendwie anzuhören, sondern braucht einfach nur hier den ESC Green Room einzuschalten, und ihr seid voll auf der Höhe. Dann sagen wir mal schöne Grüße, vielen Dank, und egal wie ihr uns hört, auf Toilette, im Bett, unterwegs, nachts, morgens, früh, keine Ahnung, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.